Santiago Belu Šílenci, vítáme vás na naší čtvrté pivní filozofii se mnou Adamem a Fordem Fischerem. Hartlich willkommen op onze vierde aflevering Bierfilosofie met Adam en met Ford. Das war ausländisch. Soll ich das auch auf Deutsch? Ja, dann hier, mach mal auf Deutsch. Also noch zum dritten Mal herzlich willkommen zu der vierten Bierphilosophie mit Adam. Nach ein bisschen längerer Zeit, aber wir sind so modern und so beschäftigt, dass wir es nicht jede drei Wochen schaffen. Letztendlich könnten wir das schaffen, wir müssten nur jedes Mal das Aufnahmegerät mitnehmen. Das stimmt, theoretisch können wir es also jede Woche machen, am Dienstag und... Ja, also ich habe heute festgestellt, dass es heute der dritte Tag in dieser Woche, in der wir gemeinsam saufen. Wir hatten auch jetzt am Donnerstag recht gutes Bier und am Dienstag eine schöne Bierauswahl und auch heute hast du wieder eine wunderbare Bierauswahl mitgebracht und jetzt kommt auch die Auflösung, weswegen wir gerade ausländisch gesprochen haben, weil wir nämlich heute ein ganz bestimmtes Thema zu unserem Bier haben, das da wäre. Das sind die belgischen Biersorten oder ja, die Bier, die von Belgien kommen und so. Wir in den letzten Folgen haben wir diese IPAs, Ales und so weiter, die meistens also in Großbritannien oder Amerika gebraut werden oder selbstverständlich auch hier, aber also die Rezepturen sozusagen kommen von diesen Ländern. Dann in der letzten Folge haben wir deutschen Biersorten, Bierarten gedeckt und jetzt sind wir bei Belgien. Das, was für mich also der letzte großer Region oder Teil von der Bierwelt ist, da sonst keine dann so viele spezielle Bier oder Bierarten in anderen Ländern nicht gebraut werden. Ist aber jetzt kein Grund, alle Sachen zu packen und nach Belgien zu ziehen. Nur mal so, also die haben wahrscheinlich nur Bier. Ja, also allgemein Belgien ist halt so Biermecker betrachtet, dass also da gibt's. Ich habe es nur gehört, ich war da noch nie, aber so wirklich, dass die da Unmenge an Biersorten, Bierarten haben und nicht zum Beispiel wie Tschechien. Wir Tschechen betrachten uns gern als das bierste Volk oder so. Es wird das ist sicherlich auch am meisten hier konsumiert. Jetzt vorletzte Woche gab wieder einen Artikel, dass es ein bisschen gesunken ist. Ich weiß nicht, um 5% oder so. Wir sind immer noch... Dabei tue ich schon mein Bestes, den Bierkonsum so hoch zu halten. Wir bemühen uns, ja. Aber es ist halt die Sache, dass, okay, wir saufen Unmenge davon, aber es ist halt nur 10er, 12er oder einfach Pilsner. Ja, fast nichts anderes, obwohl es sich verbessert. Naja, also jetzt decken wir endlich die Biermecker Belgien. Also ich muss ganz ehrlich sagen, als wir am Donnerstag in der Kneipe waren, in dieser Bierkneipe, da war es schon sehr voll und die schienen auch alle sehr interessiert zu sein, sehr abwechslungsreich zu trinken. Also da hat man selten gesehen, dass da jemand zweimal das gleiche bestellt hat oder dass da überhaupt jemand so ein Schankbier bestellt hat, sondern da waren dann doch eher die kleinen Brauereien, die da vertreten waren und auch verkauft wurden. Mhm. Ne? Auch zwei gute Biersorten oder Bier von Deutschland, diese Rauchdoppelbock und sozusagen, blöd gesagt, ein normales Weizen von Schneider. Aber es steigt einfach. Es ist jetzt modern, trendy, cool, würden die Leute vielleicht sagen. Aber ich habe auch mit einer Freundin, ich war da letzte Woche oder letztes Wochenende in Pilsen. Und sie dachte, dass es einfach nur halt so ein Trend ist, dass viele Leute es heutzutage trinken, dass es, ja, Trend ist, modern. Und dass es dann wieder nachlässt. Bestimmt irgendwann wird es auch wieder nachlassen. Aber das wird so ein langfristiger Trend werden. Halt hin zu mehr Vielfalt, zu kleineren Brauereien dadurch dementsprechend. Und ja gut, wenn die Großen dann einpacken können, sind sie selber schuld, weil sie bringen halt nichts Neues auf den Markt. Was haben wir denn überhaupt? Ich habe Durst. Was haben wir denn als erstes Bier so da stehen? Flasche schön in Papier eingewickelt. Ich habe es schon mal gesehen. Es ist wohl, ich weiß nicht, ob es nur diese Brauerei ist oder diese Biersorten so gepackt werden aus irgendwelchen Gründen. Es ist von der Brauerei oder Marke Bacchus. Bacchus wird das ausgesprochen wohl. Und es ist Lambic, heißt die Biersorte. Und ja, schau es an. Und es ist eine wirklich sehr spezielle Biersorte, auch nicht so einfach, auch für die Bierkenner, da das Bier ist sehr sauer und schmeckt prinzipiell überhaupt nicht wie ein Bier. Du das ist jetzt so ein Himbeerlambic. Ich hatte am Donnerstag einen Schwarzbeerlambic. Das war auch wirklich sauer. Da musste ich auch zwischendurch immer mal was anderes nippen. Ja, also es ist so nah an Berliner Weiße oder Gose, was wir auch schon hier nach Palmier oder so ein paar Mal hatten. Und naja, ist der Prozess, du kannst es da raus wikipedieren, aber der Prozess ist halt so, dass das Bier reift direkt in der Flasche. Irgendwie eine andere Art oder Sorte von Hefe ist benutzt. Also noch unreif wird es in die Flaschen reingegossen und erst in der Flasche reift es. Also hier steht gemischt vergoren drin. Gemischt vergoren. Und hier steht auch nur, dass es einen leicht sauren Hintergrundgeschmack hat. Also ein typisch flämisches Bier mit einem angenehmen Weingeschmack und einer weiten Vergangenheit. Gereift in Eichenfässern. Ja. Dunkelbraun mit leicht saurem Hintergrundgeschmack. Ich habe nicht so vielen von diesen getrunken, aber wohl, dass die normalerweise so sauer sind, werden die sehr oft mit Früchtesaft gemischt. Hier, da steht 12,5% von Himbeersaft, denke ich. So dass es dann auch ein bisschen Schmack nach etwas kriegt. Auch das Berliner Weiße oder das Große, das wir hier hatten von den tschechischen Brauereien, es war auch meistens so mit Maracuja oder Mandarinen oder was auch immer. Dann sonst, ja, so blöd gesagt, schmeckt es nach nichts oder schmeckt es nur nach sauer, ja. Und Süßstoff aus Stevia ist auch drin. Also so leicht gesüßt. Kein also. Deutsches Reinheitsgebot? Nein, natürlich nicht. Also. Die Brauerei ist übrigens von Hansebrauck. Das sagt dir was, oder? Von Hansebrauck. Ne, sagt mir nicht. So. Bierkastell von Hansebrauck. Also ein Schloss. So. Oh, mit Atmo. Riecht nach Himbeersaft. Wäre jetzt auch blöd, wenn es nach Schokolade riechen würde. Boah, ist aber dunkel. Ja, eigentlich allgemein haben wir heute nicht so große Auswahl sozusagen oder viele Bier, die wir vorhaben. Da, also ja, vielleicht nur ein, zwei von den Bieren, die wir haben, haben so einen normalen Volumen an Alkohol, aber die meisten sind so 8,5, 10,5 und so weiter, also wirklich starke Bier und wir wollen einfach das noch relativ vernünftig diskutieren können. Ja, das ist ja schon echt doppelter Alkoholgehalt als in einem normalen Bier. Und da die teilweise so empfohlene Trinktemperaturen von 12 Grad haben oder so, das knallt dann so richtig fett. Ich bin mal gespannt, wie wir am Ende hier rauskommen aus dem Podcast. Lass uns anstoßen mit diesem schönen rosig-malzigen Bierchen. Prost. Oh, das riecht aber himbeerig. Gut. Oh, das ist zum Anfang schon echt eine heftige Wahl, ne? Wolltest du schnell weghaben oder so? Nein, irgendwie, also wir hatten es schon mal in der Vergangenheit, diese Verkostungen. Und dann, ich wusste nie, wie ich die Reihenfolge machen soll. Und dann haben wir die Bedienung da gefragt und er hat gesagt, naja, so allgemein von den leichten und hellen zu den starken und dunklen. Also dachte ich, dass wir mit dieser, ja, das hat nur 5%, anfangen und langsam steigen. Ob es Sinn macht oder ob es dann nur davon abhängig ist nach dem Geschmack des Verkosters, das ist vielleicht eine andere Sache, aber ich denke, dass man soll eher steigen mit den Prozenten als mit zwei Bier, die 10% haben und dann nach unten gehen. Ich glaube, mit dem Alkohol könntest du schon recht haben, aber hier ist natürlich auch mit den Aromen, du, das kitzelt ja schon wirklich sehr, sehr heftig im Mund und prickelt. Wie schmeckt es wirklich? Aber es schmeckt überhaupt nicht wie Bier. Es ist halt eher wie so ein Cider oder so, ne? Ja, also einfach Fruchtgeschmack, es ist überhaupt nicht so sauer. Ich dachte, dass es mehr sauer wird. Also vielleicht der Anteil an Früchte ist höher, Aber naja, mir schmeckt's. Man muss einfach nur wissen, dass man davon nicht den Geschmack von Pilsner oder von einem typischen Bier zu erwarten hat. Denn sonst hält sich dann mal und sagt, was ist das? Das schmeckt überhaupt nicht wie ein Bier. Es schmeckt halt wie ein Bier, aber ein ganz anderes Bier. Der Flascheninhalt ist ja jetzt auch nur so 37,5 Zentiliter, also kein halber Liter. Ich glaube, da kann man sich auch eine gute Flasche von reinziehen, aber dann auch wahrscheinlich nur eine. So, das ist halt, weil es halt keinen Biergeschmack hat. Das weiß ich nicht. Ich würde sagen, hauptsächlich die belgischen Bier, auch diese Ales, IPAs oder auch so, das sind auch eher so Geschmackssachen, aber da normalerweise machen wir es am Dienstag, das wenigstens ich oder welcher und so weiter, am Abend so 5, 6 diese IPAs, Ales trinken. Große Bier, ohne Problem. Aber diese auch diese Lambic und das auch wieder weiter haben, diese Duppel, Triple, trappistische Bier, sind auch also wirklich stark und das geht einfach nicht. Ja, aber wenn du sagst, du trinkst 5, 6 IPAs, dann hast du ja da mindestens 4 unterschiedliche darunter. Und dann hast du vielleicht 1 oder 2, die du mal doppelt trinkst. Naja. Also, trinkst nicht 6 die gleichen. Nein. Wollte ich damit zum Ausdruck. In der letzten Zeit bin ich gewöhnt, dass ich immer von Anfang an alle die Bier, die mich interessieren, also nur klein trinke, um zu sehen, ob die wirklich schmecken. Da einmal habe ich mich auch schon vertan, da gab es diese Mandarinen-Kose etwas und ich mag Kose, so habe ich gleich großes Bier bestellt und nach 2 Schlucke wusste ich, oh Gott, du solltest klein nehmen. Diese Lieferung ist nicht gut oder die haben wahrscheinlich experimentiert und das Ergebnis war nicht so, wie auch die selbst erwartet haben und jetzt muss ich 1,5 Liter davor trinken, obwohl es gar nicht schmeckt. Und man kann es da eigentlich auf Napalm zum Beispiel, unsere Stammkneipe, sehen, ob die Bier gut sind oder nicht. Wenn da ein gutes Bier ist, nach 2 Tagen ist es weg. Und wenn es nicht gut ist, ist es da 1 Woche und bleibt immer da. Also. Ja, aber so ein offenes Fass willst du halt auch nicht 1 Woche stehen haben, ne? Dann kannst du das Bier natürlich auch wegschmeißen. Ich würde gerne nur zurück zu der Debatte über diese Trends mit den Craft Brewery. Als ich mit der Freundin drüber gesprochen habe, ich habe nie so drüber nachgedacht. Ich war immer, ja, es gibt einen Aufschwung von diesen kleinen Brauereien und es ist auch gut. Aber auch heutzutage merkt man es, dass viele Leute, Unternehmer oder Brauereien einfach auf diese Welle so ein bisschen auch laufen wollen oder mitmachen wollen und dass es wirklich Leute gibt, die dann etwas von kleiner Brauerei trinken, obwohl es nichts Großartiges ist. Die trinken es nur, dass es eine kleine regionale Brauerei ist und viele davon machen auch kein gutes oder kein großartiges Bier. Und in diesem Sinne, wir haben auch so drüber gesprochen, dass es dann gut ist, wenn es dann wieder nachlässt und nur die guten Brauereien überleben, selbstverständlich. Die also mit dem guten Ruf und alle diese. Man liest es immer, dass prinzipiell jede Woche oder so eine neue Brauerei geöffnet wird in Tschechien. Also jetzt mittlerweile ist es vielleicht schon 400 und steigt immer noch. Also dann ist es auch der Markt so unübersichtlich. Es ist wieder das, wieder neue kleine Brauerei, diese neue kleine Brauerei. Und es ist wirklich hart, sich da auszukennen. Viele davon fangen als diese Contact Brewing sozusagen, dass die Prinzessin es nicht ihr eigenes Bier, die nehmen einfach ein anderes Bier, machen da eigene Etikett und gleich haben die ein Bier. Das sind diese Gypsy Breweries, die dann ab und zu dann wieder okay, selbe eigene Technologie kaufen. Also es ist langsam wirklich unübersichtlich und deswegen zum Beispiel auf Napalmier, du weißt es auch, so sehr oft sind da nur die geprüften Brauereien sozusagen, also Matuschka, Raven, Crazy Clown und so weiter, wo man einfach weiß, dass die gute Bier trinken und auch Martitschka hat es gesagt, dass Napalmier berühmt ist, dass die werden ständig von irgendeinen anderen Brauereien kontaktiert, ob sie auch nicht so ein paar Fässer von denen nehmen wollen. Und meistens immer so schicken sie einfach irgendeine Verkostung, dass wir selbst probieren, ob es gut ist oder nicht. Aber sonst nichts, sonst geht es nicht. Also wirklich, es ist schon langsam so, dass, naja, ich habe es schon ausgedrückt, also man muss einfach die Qualität kontrollieren und nicht einfach, okay, neue kleine Brauerei, schicken sie es einfach, und man muss schon wissen, dass es gut ist. Spätestens, wenn du Biere vom Zapf verkaufst und dann fässerweise kaufst, klar, dann musst du natürlich wissen, was du kaufst, und die Qualität muss da stimmen. Aber es ist ja relativ simpel heutzutage, Bier zu brauen. Man braucht ja rein theoretisch noch nicht mal mehr irgendwie eigenes Equipment. Man kann sich ja eine Brauerei mieten, dieses Gypsy Brewing, und dann kann man ja auch fassweise Bier herstellen. Aber dann ist halt immer die Frage, ob die Kontakte so gut sind, dass man eine gleichbleibende Qualität liefern kann, und ob die Erfahrung so gut ist, dass man eine gleichbleibende Qualität liefern kann. Und das ist natürlich in unserer Stammkneipe so, dass dort immer wieder wechselnde Biere sind, aber letztendlich sind es ja doch die gleichen Biere. Und also viele Biersorten, die berühmteste oder beliebteste Biersorte, wiederholen sich einfach, da man weiß, dass die getrunken werden. Nur ein Beispiel für alle: Klocktwiss Red Ipa, das ist immer berühmt, und nach 2 Tagen ist es weg. Obwohl es da jeder 3 Wochen zum Beispiel erscheint, ist dann wieder gleich weg, dass man schon weiß, dass es ein gutes Bier ist. Ja, das ist aber auch so eins der Biere, wo man auch mal 2 oder 3 von trinken kann. Ja, genau. Findest du da vielleicht übrigens was zu den Lambic-Bier, ob ich es so richtig gesagt habe, mit dieser spontanen Reifen in der Flasche, oder noch was vielleicht zu der Geschichte davon? Ich habe es jetzt nicht geguckt, aber ich gehe davon aus, wenn es ein komplett flaschengereiftes Bier wäre, würde es keinen Kronkorkenverschluss haben, sondern einen Korken mit so einem Draht drumherum. Naja, vielleicht so teilweise. Es stand da auch so irgendwie gemischt. Gemischte Reifung, ja. Wahrscheinlich. Also es fängt vielleicht schon an, und du hast es auch gesagt. Es muss ja erst in den Eichenfässern gelagert werden. No. Und dann nach bestimmter Zeit, also der wie Rest. Wie so ein Hefe, dazu ein bisschen Hefe mit dazukommt und der Rest in der Flasche dann passiert. Das kann natürlich sein. Kennst du eigentlich diesen Avicii? Ja, oder kanntest DJ. Du den? Ich habe gehört, ich war wahrscheinlich wie anderen, also geschockt, da er jung war, oder, und das ist nicht so wie, keine Ahnung, Kurt Cobain oder Heath Ledger angeblich mit Drogen verbunden war, sondern irgendeine Krankheit oder so. Aber ich habe wirklich gestaunt, es war am Sonntag oder so, letzte Woche, und naja, als ich die Zeit hatte, als ich die Pop-Music in den Radiosender gehört habe, ich kenne ein paar Lieder von ihm, ich denke, der war gut in dem, was er gemacht hat. Und dass er gestorben ist, das, ja, für mich unglaublich. Es war irgendwie irgendeine Entzündung oder was war das, oder? Irgendein Innenorgan, weiß ich nicht jetzt mehr, ich habe nichts drüber gelesen, nur gehört. Er wurde tot im Oman aufgefunden, was Näheres weiß ich jetzt auch nicht. Doch, es steht dazu, dass es wohl kaum einen anderen Schluss zulassen würde, als dass er Suizid begangen hat. Nee, ich habe deswegen gefragt, weil seine Freundin heißt Teresa Kacerova. Tschechische Freundin? Ja. Wohl. Also wirklich tschechische oder nur so? Und tschechischer Herkunft. Mhm. Aber Teresa schreibt sich wie Teresa in Tschechien. Mhm. Ich weiß nicht, ob sie ausgewandert ist. Die soll wohl jetzt auch schwanger sein. Ja, war von Schweden, oder? Oder irgendwo von Skandinavien, oder nicht? Ja, wo er herkam? Oder Dänemark vielleicht. Du stellst Fragen. Du hast die Antworten. Ich habe die Antworten garantiert hier. Also alles ist ausgeglichen. Nein, er heißt eigentlich Tim Bergmann und schwedischer DJ, ja. Doch, habe ich gesagt. Tim Bergling, Entschuldigung, kommt aus Stockholm. Und da sein bürgerlicher Name auf MySpace schon vergeben war, wählte er Avicii. Das hat er abgeleitet von der tiefsten Ebene der buddhistischen Unterwelt. Mhm. So was Spirituelles dazu noch? Hat 2008 angefangen, hier in so ein C64-Spiel zu remixen. Lazy Jones. Wurde dann als Lazy Lace kurze Zeit später veröffentlicht. Jo, 9 Jahre berühmt. 10 Jahre. Sozusagen. 28 war er, oder? Hm. Bist ja auch bald soweit, ne? Ja. Also die alte 27 ist so legendär dafür, oder? Es war dann kannst du jetzt Kurt noch Cobain, Heath Ledger, Amy Winehouse oder die Club sind mit 27, ja. Naja, ich bin auch, hab auch darüber nachgedacht, dass ich diese meine Depressionsphase hatte. Ich war so, okay, ich habe noch so ein Jahr zum Leben, dann muss ich es schaffen. Naja, das ist wieder besser, also vielleicht lebe ich noch ein paar Jahre. Bis die nächste Depression kommt und dann ärgerst du dich, dass du dich mit 27 nicht umgebracht hast. Naja, dann genau, dann wäre ich verärgert. Ich habe es doch nicht rechtzeitig geschafft. Nichts richtig gemacht in deinem Leben. Ja, hat echt so ein bisschen so jetzt auf die Dauer auch so was Weiniges, finde ich. Wie so ein fruchtiger Wein. Hm, wirklich, also eher Wein als Bier. Übrigens ist es auch so eine Biersorte, Barley Wine. Das sind die ganz starken, so 24 Stammwürze. Und also es heißt wirklich, obwohl es Bier ist, es heißt Barley Wine und hat prinzipiell einen Geschmack mit Bier gar nichts zu tun. Aber halt ja, wegen des Herstellungsprozesses, da ja höchstwahrscheinlich Hefe, Hopfen und so weiter. Es ist so gesetzlich oder wie soll man es betrachten? Bier, obwohl es Wein nennt und schmeckt wie Wein. Nein, Wein machst du ja auch Hefe rein. Nur der Hopfen halt, ne? Genau. Und ja, das ist halt bei den Belgischen, die machen viel halt mit diesem fruchtigen Zeug. Auch das Krieg ist ja auch so ein fruchtiges. Haben wir eins? Nein, es gab da auch Band, das ist immer mit Kirschen, denke ich. Und du hast eigentlich in Benelux gewohnt, aber das war früher, oder? Warst du schon? Ich habe ja in Benelux gewohnt, ist gut, ne? Ich habe nur in D gewohnt. Nicht in B und nicht Lux. Also. Okay, naja, okay, ich meinte so, dass. Aber schon sehr nah an der belgischen Grenze, also dieser Teil der Niederlande, diese Provinz Limburg, ist schon stark auch von den Belgiern beeinflusst irgendwie. Aber damals kanntest du nicht in dieser Bierwelt aus, oder hast du nein, damals gesagt, nur durfte ich offiziell und Heineken gar kein Bier trinken. 16 oder so, da habe ich dann angefangen, aber da war halt das ganz normale Bier, da gab es auch noch nicht so anderes Bier. Also in normalen Kneipen haben sich da eigentlich, also dann in Holland, da gibt es nicht so diese riesengroße Auswahl an diese. Aber wir sind dann halt auch schon mal nach Belgien gefahren und haben dann dort auch diese Biere probiert. Also Krieg und Lambic kannte ich und Hoegaarden. Das ist mir alles schon ein Begriff gewesen. Und Hoegaarden gab es auch tatsächlich immer im Sommer im Biergarten. So wie hier die großen halben Liter Gläser. Hast du immer sogar Probleme damit, wie wir Tschechen Hoegaarden so schön auf Tschechisch aussprechen? Ich gehe davon aus, wenn du da gewohnt hast und wenn du weißt, wie es richtig ausgesprochen wird, dass wenn man hier sagt, einmal Hoegaarden, wie Idiot, wie man es schreibt, also dann, ob du so innerlich, oh Gott, es ist nicht so ausgesprochen, es ist Hoegaarden oder so. Nee, oder mittlerweile bist du schon gewöhnt. Ich mache mich eher lustig über die Art und Weise, wie in Tschechien Ketchup geschrieben wird. So richtig schön vertschechisch mit Tsch und U. Naja, wird es auch Ketchup ist ausgesprochen, nicht Ketchup. Ketchup. Aber das war für uns auch lustig, als wir durch das Baltikum gefahren sind. Da war es auch so, die haben prinzipiell jedes Volk, gehe ich davon aus, hat seine eigene Variante davon. Also ich denke, in Estland war es Ketchups, also K-E-T-C-H-U-P-S. Irgendwo war es Ketchup, aber also so statt CH mit CH geschrieben. Also es ist irgendwie immer so, man nimmt es, dann ein Tschechisch oder ein Estländisch, wie sagt man es, und hat man halt seine eigene Variante davon. Vermuttersprachlichen. Die Muttersprache verweichlichen und mit Englisch wird man jetzt auf Deutsch sagen Denglisch. So ein eingeenglischtes Deutsch. Ja, man übernimmt natürlich selbstverständlich Wörter aus anderen Sprachen, aber muss man die jetzt unbedingt in der Art und Weise schreiben oder kann man die auch die Schreibweise übernehmen, wenn es nicht gerade aus dem Arabischen ist? Naja, also ich denke, man soll es irgendwie Na, zum Beispiel Notebook sagt man auch sowieso, das schreibt man sowieso auf Englisch. Es ist ja, aber ihr schreibt dann auch Notebook mit O und mit E und zwei O. Und ihr schreibt nicht N-O-T-B-U-K. Also wir schreiben es so, wie es auf Englisch ist. Ja. Ja. Also es ist, ja, es ist nicht konsequent. Es ist, naja, hängt davon ab, keine Ahnung, wie es auch kommt. Und jetzt holst du... Ja, ich habe noch ein paar Cracker im Schrank. Also, damit da schöne Hintergrundgeräusche sind. Genau. Man muss ja auch was fürs Ohr bieten. Und während ich dann hier so die Cracker vorbereite, kannst du vielleicht nochmal irgendwie schon das nächste Bier holen? Naja, kein Problem, falls das Ding da nicht also von dem Tisch fällt. Ich reiß jetzt mal hier so eine Tüte Cracker auf. So. Ja, wir hatten ja überlegt, ob wir nicht aus dem Park podcasten sollen, aber dann wäre das Bier halt zu schnell warm geworden. Ja, und ich hatte auch Angst vor Hunde, Kinder. Wer uns eine Thermobox zur Verfügung stellen kann mit Kälteakkus, der ist herzlich willkommen, uns die auszuleihen. Darf auch gerne am Gespräch oder teilnehmen. Oder gleich verschenken, oder? Ja, aber dann eine neue. Sag einfach die Anschrift und dass sie es zuschicken sollen und... Ja, genau. Schickt mal hier hin. Einer von unseren drei Zuhörer. 3,5. So. Wir haben hier Hefe. Oh, Hefe. Leffe. Aber drinnen gibt es Hefe, selbstverständlich. Das Leffe, ist Leffe mit Hefe. Hefe mit Leffe. Leffe mit Hefe. Okay. Hefe im Leffe. Mhm. Das ist eine der wohl bekanntesten belgischen Brauereien, oder? Gehe ich davon aus. Leffe, ist das nicht eine Biersorte? Nein, Leffe ist Biermarke. Das ist eine Biermarke, okay. Ja, und auch hier wird es relativ oft gezapft oder so. Ich gehe davon aus, unter Lizenz, wie auch schön Stella Artois hier in Staropramen gebraut wird und in der Lizenz. Aber wir haben nicht normale Leffe, sondern irgendeine Winterbier. Mitten im Sommer, es sind 26 Sommer. Grad draußen. Und wir trinken naja, Winterbier. Hier etwas... Das musst du vielleicht dann, aber das wenigstens, ich sehe hier Karamell, preislich günstiger. Aber es ist eher so holländisch da geschrieben, also du kannst gucken, ob da was herausfindest. Was heißt, soll es eigentlich heißen, Winterbier? Also hier steht es auf Deutsch, auf Französisch und auf Holländisch. Naja, aber nur die, aber also so Zutaten. Jetzt wirst du dich freuen, ne? Was sagt dir denn Orangenrinde und Koriander? Es klingt so ein bisschen gosisch, oder? Ja, ne? Gose ist Salz und Koriander. Und vielleicht Koriander hast du in dem Bier. Also, aber Karamell sehe ich hier nicht. Also hier oben steht irgendwo Karamell. Ach so, da. Herrlicher Geschmack von Kräuter und Karamell. Vielleicht haben die ja das Malz ein bisschen karamellisiert. 6,6 Volt oder Ampere. Oder irgendwie sowas. Das wird auch wohl ein bisschen dunkler sein, oder? Das sieht nicht so aus in der Flasche. Ja, doch. Doch, mehr braunisch, nicht so rotisch. Braunisch. Jetzt hast du mir Hunger auf Brownies gemacht. Hast du keine da? Hast du Brownies immer zu Hause? Nein, aber ich habe wirklich nur selten Lust auf Brownies, also... Das stimmt, wir haben wohl kein also richtig dunkles belgisches Bier. Da ist immer diese entweder blond oder brün, ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Brün. Naja, mal sehen. Brauerei seit 1240. Da ist der Flascheninhalt 0,33 Liter, also ein klein bisschen weniger als in der letzten Flasche. Und wir teilen uns die Flaschen nur, damit ihr euch keine Sorgen macht, dass wir hier... No? Ja. Zdravi. Das riecht aber. Hä? Oh, was ist das für ein Geruch? Beerig. Beerig? Das ist bestimmt noch. Wir hätten das Glas ausspülen sollen. Ja, das habe ich sind jetzt noch zum die Aromen, letzten Mal das vorgeschlagen sind die und du Himbeer. Hast gesagt, scheiß drauf. Ja, aber der Himbeer, der hat jetzt so starke Aromen hier drin hinterlassen in dem Glas. Schmeckt ganz anders als riecht. Oh. Oh, das war jetzt gemein. Du hast in der Nase so das eine und dann kommt auf einmal, ja, so malzig, Karamell. Malzig, gosig. Malzig, gosig? Hm. Nein, gosig ist eher sauer, das ist nicht sauer. Weißt du das? Nee, aber den Koriander schmeckt man. Ich bin ja so ein Koriander-Fan. Habe ich, glaube ich, schon mal gesagt. Ich habe sogar selber welchen jetzt angepflanzt. Oder auch im Essen? Ja. Macht es nicht aus? Nein, nicht. Das macht mir nichts aus. Ich liebe es. Frühlingsrollen mit Koriander zum Beispiel. Hervorragend. Deswegen darf ich prinzipiell keine vietnamesische Küche essen oder ja, ausstehen, da die schmeißen in alles Unmenge von Koriander. Dann greif hier zu den Crackern, mein Freund. Die sind korianderfrei. Sicher? Ja, ich habe extra schon einen probiert. Da habe ich keinen Koriander feststellen können. Und dann trinkst du das Bier trotzdem so, obwohl du das nicht ausstehen kannst. Das sind ja auch Koriandersamen. Ne? Also wie gesagt, die Vietnamesen machen ja eigentlich eher frischen Koriander dran. Mhm. Und der schmeckt dann ja nochmal ein bisschen anders als die Samen. Also in Bier mache ich es mir nicht aus. Also Rose mag ich, was mit Salz und Koriander ist. Wahrscheinlich, weil es Bier ist, ne? Mhm. Hauptsache Bier und dann ist die Welt in Ordnung. Hauptsache gutes Bier. Haben wir schon? Nein, wir haben nicht zusammen drüber geredet. Unsere beste tschechische Brauerei, Gambrinus, hat neue Werbung oder Kampagne. Hast du es schon gesehen? Nee. Wahrscheinlich nicht. Nee, wo soll ich das denn sehen? Ich habe doch keinen Fernsehen. Nicht. Ich habe auch keinen Fernseher. Ich sah es im Internet also vor. Ich habe im Internet immer nur Werbeblocker. Ich sehe keine Werbung. Ich habe auch Adblocks. Das ist schon wie jeder vernünftige Mensch heutzutage. Aber also vor Videos, die erscheinen sowieso. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich einen falschen. Du musst denn noch so einen YouTube-Adblock installieren. Und dann hast du auch keine Videos mehr bei YouTube. Auf YouTube habe ich es nicht, nur auf Stream. Also ach so. Falls es auch Adblock-Stream gibt, wohl nicht, da der tschechische Teich dafür zu klein ist wohl, dann... Gibt in Tschechien so viele Programmierer, warum sollten die das nicht machen? Also wer zufälligerweise weiß, ob es so ein Adblocker für Streamen gibt, dann bitte ab in die Kommentare. Danke. Naja, und da habe ich jetzt gesehen... Follow-up-Power. Mhm. Die 6 Sekunden kann ich immer noch also irgendwie überleben. Aber die musst du aktiv wegklicken. Und wenn du die nicht wegklickst, weil du gerade irgendwo, weiß ich nicht, nebenan bist und dann ist aber so laut, dass du das dann trotzdem hörst, dann musst du dir 30 Sekunden Alsa-Männchen anhören. Und das geht gar nicht. Was reine Hölle ist, ja. Eigentlich die Freundin in Pilsen hat dasselbe gesagt wie ich, dass sie prinzipiell bei Alsa nie einkauft wegen dem außerirdischen Idiot. Wir haben schon zusammengesprochen, du kaufst da ein, da die wohl Sachen haben, die nirgendwo anders gibt, aber okay, ich kaufe nur selten Elektronik oder so. Aber sie hat dasselbe gesagt. Ich bin gesagt. Ein Konsument. Bist du? Ja, ich bin ein mündiger Konsument. Ich muss mein ganzes Geld unter das Volk bringen. Du investierst es in Bier. Was ich sagen wollte, also neue hervorragende Werbung an Gambrinus. Ja, so kitschig, 4 junge Männer in einer Kneipe bei einem Tisch, kommt der Wirt, bringt 4 Gambrinus und sagt, wenn du einfach nur ein Bier willst, hier bist du richtig. Wenn du einfach nur ein Bier willst, aha. Also so, wenn du was Einfaches willst. Aha. Und ich dachte, an wen zielt es? Also okay, man kann schon begreifen, das ist für die Leute, die keine diese spezielle kleine Brauereien und so weiter, Ales, IPAs wollen, dass die einfach Gambrinus nehmen sollen. Aber also für mich ist es, die Zielgruppe sind Obdachlosen und Assis. Also du kannst nicht Werbung an dein Bier machen, wenn du einfach nur ein Bier willst. Niemand willst du ein Bier. Du fragst schon wenigstens, was habt ihr? Gambrinus 10, Kozel 11, Pilsner 12. Okay. Dann entscheidest du, was du trinkst und nicht, ich will einfach im nur ein Bier. Im Supermarkt gibt es etliche Sorten Kaffee. Ich sehe dort ganz viel Kaffee aus Deutschland, aus Holland, aus Italien und tschechischen Kaffee. Und die Preise, je nachdem, was gerade im Angebot ist, können mit dem tschechischen Kaffee konkurrieren. Und trotzdem rennen die Leute mit tschechischem Kaffee raus. Mit dem einfachen, billigen Kaffee aus der Tüte. Die sind gewöhnt, das schon seit 40 Jahren so trinken. Sie sind es also gewöhnt, schon seit 40 Jahren Gambrinus zu trinken. Also trinken sie halt weiter. Oder Papa hat schon immer Gambrinus getrunken, also trinkt Sohnemann auch Gambrinus. Papa hat schon immer Skoda gefahren, also fährt Sohnemann, obwohl es 1000 bessere Autos auf der Welt gibt fürs gleiche Geld. Ja, fährt trotzdem Skoda. Also du denkst, dass die Werbung sinnvoll ist und ich bin einfach zu anstrengend oder dein so ein bisschen auf, subjektiv gegen... Dein Hass auf große Brauereien ist einfach zu groß. Es ist kein... Also ich. Also es ist eine sehr simple Werbung. Es ist jetzt nichts Aufregendes. Nichts mit hübschen Frauen und sexy und was weiß ich nicht. Es ist auch keine provokante Werbung. Einfach eine... Aber das passt dem Tschechen ja auch. Der Tscheche ist ja auch... Ja, den Tschechen interessiert ja auch nicht viel. Eine schöne Generalisierung. Naja, ich, auch ein Freund von mir, also wenn wir immer irgendwo kommen, er sagt einfach 10er. Er trinkt immer 10er, da es am billigsten ist. Ja, aber für mich, okay, nichts Aufregendes für mich, es ist einfach aufregend. Machen wir den Vergleich mit dem Wein. Ne? Du kaufst dir auch Wein aus dem Tetrapack, wenn du mal Wein kaufst, was du ja eigentlich nie tust, aber wenn du es tun würdest, würdest du Wein aus dem Tetrapack kaufen, wie du sagst. Wohl, ja. Ja, und das ist ne, das Zehner unter den Bieren oder das Branik unter den Bieren aus der PET-Flasche. Naja, okay, aber dann sowieso machst du nicht Werbung, wenn sie einfach Wein wollen, kaufen sie Skleppmister oder Bärenblut oder ich weiß nicht, ob es auch auf Deutsch ist. Also Medvedikrev ist auch so bekannt, diese ganz billige Weinsorte dieses oder süße Marke. Zeug. Ja, genau. Keine Ahnung, für mich war es einfach entsetzlich. Also auch wenn man, es soll man irgendwie sagen, wir haben schon seit 50 Jahre Gambrinus getrunken, trinken wir es weiter. Es wäre für mich besser als, wenn du ein Bier willst, kauf Gambrinus. Keine Ahnung, aber vielleicht bin ich wohl so zu anstrengend. Leute sagen es oft, dass ich mich über viele Sachen aufrege, obwohl es sich gar nicht lohnt, aber... Es ist merkwürdig, hier im Podcast hast du dich noch nie aufgeregt. Naja, dass ich nicht mit blöden Menschen hier zu tun habe. Ja, lass uns doch über blöde Menschen reden. Das hatten wir schon, oder? Nee, ich meine, blöde Menschen sind zum Beispiel ja auch die, die einfach ihren Müll überall hinschmeißen. Oh. Naja, aber dann, jetzt sind wir so weit mit der Erziehung sozusagen oder Ausbildung, dass es sollte nicht mehr machen. Wenigstens also so bei uns und in Festen und so. Aber... Da meine Freundin von Mazedonien kommt, sie sagt, dass es überall gibt, also Abfall. Die machen sie den Kopf damit nicht oder macht es nicht aus. Sie schmeißen es irgendwo in den Bergen, in der Natur, überall einfach Scheiß drauf. Oder verbrennen es im Kamin, egal was es ist. Oder so. Naja, und selbstverständlich nicht nur in diesem Fall, also Deutschland ist Vorbild, in Deutschland Ordnung muss sein, alles funktioniert und so weiter. Und sie dachte einfach, dass man es durch irgendwie Strafen die Leute zwingen sollen, dass die es nicht machen. Einfach, dass die verantwortlicher sind. Du glaubst, dass es in den Ländern, die du da gerade genannt hast, keine Strafen für Umweltsünden gibt? Ich denke schon. Ich dachte, das ist so europäisch geregelt irgendwie, dass da zumindest irgendwas getan werden muss. Naja, aber... Irgendwie aus meiner Sicht ist es immer Ausbildung oder Erziehung, dass man bewusst ist. Und Bildung. Bildung, Entschuldigung, ja. Und heutzutage, also auch wenn die Strafen in Deutschland oder hier in Tschechien abgeschafft werden, für Abfall in die Natur zu werfen, die Leute fangen es nicht damit wieder an, Müll überall wegzuschmeißen, da die einfach schon so weit sind durch die Ausbildung. Oder Bildung, dass einfach die wissen, dass es schlecht ist, oder? Du bist aber sehr optimistisch. Oder naiv vielleicht? Ja, glaube ich schon. Also ich überlege jetzt mal, zum Beispiel Kühlschränke irgendwo wild zu entsorgen, ist halt verboten. Und trotzdem siehst du in Deutschland irgendwo an Waldrändern oder entlang irgendwelchen Straßen, die so stadtauswärts sind und teilweise auch innerhalb der Städte wilde Kühlschränke irgendwo rumstehen oder liegen, zerfetzt, wo dann irgendjemand mal vorbeikommt und den Kompressor hinten rausschneidet, weil der schwer ist und viel Gewicht hat und Altmetallpreis bringt. Ansonsten der offizielle Weg wäre halt, den Kühlschrank entweder einzuladen und zur Stadt zu bringen oder vom Lieferanten des neuen Kühlschranks direkt mitentsorgen zu lassen. Also man muss aber man hat ja manchmal zwei oder drei Kühlschränke und wenn der dritte kaputt geht, ja, dann kaufst du keinen neuen. Also musst du den dann selber irgendwo hinbringen zur Stadt oder so. Aber sowieso ist es mit dem Transport verbunden. Ja, entweder ladest du es in Auto ein und fährst du es in den Wald oder in diese Es gibt ja so Kommunen, die verteilen dann irgendwelche Karten und dann hast du halt eins dieser Geräte pro Jahr frei. Was ist mit dem zweiten, das kaputt geht und nicht ersetzt wird? Ich dachte, dass es irgendeine europäische Regelung ist. Also der Händler muss es mitnehmen, ja. Im Preis von jeder Elektrogerät ist schon eingerechnet dieses Gebühr für das Entsorgen. Ja, aber wenn das jetzt ein Uraltgerät ist, von Handy 1976. Es ist 0,4 Krone, bei Kühlschrank ist es 200 Kronen, aber es ist immer damit gerechnet. Und du kannst es in diesen Höfe kostenfrei abgeben. Und die müssen es annehmen und entsorgen. Ja, klar, sicher. Ich weiß nicht, warum Leute das machen. Keine Ahnung. Also ich verstehe deine Argumentation auf jeden Fall, aber es ist nun mal Tatsache, dass die Dinger wild entsorgt werden. Und wenn du jetzt die Strafe da wegnimmst, dann gehe ich davon aus, dass viele sich dann auch sagen, okay, dann bevor ich das Ding jetzt noch ein halbes Jahr hier im Keller stehen lasse und mir Gedanken mache, dann schmeiße ich den halt über den Zaun oder was weiß ich wohin. Hauptsache, ich bin denn los und jemand anders kümmert sich darum. Das ist ja auch so, wie oft fährst du zum Beispiel so eine Autobahnauffahrt hoch, wo dann halt so eine 180-Grad-Kurve ist meistens und dann hast du halt da ein Brachstück Land und extrem häufig findest du genau in diesen Brachstücken Müll. Jede Menge Müll, der einfach im Auto gelegen hat und in den Kurven da rausgeschmissen wird. Obwohl es verboten ist. Genau. Ja, also und das wollte ich sagen. Von Rumänien nach Budapest sind wir mit meiner Schwester mit so teilweise kriminellen Mann gefahren. Das haben wir erst, als wir in dem Auto waren, festgestellt. Und irgendwo, ich denke noch in Rumänien, vielleicht schon in Ungarn, egal. Er fuhr an die Raststätte, nimm ein paar Benzinkanister oder ja, Behälter von dem Koffer, das er in Moldawien gekauft hat, dann in Moldawien Benzin billiger ist. Er hat das Auto voll getankt, ja, sozusagen von diesen Behälter, die Behälter in eine Plastiktüte weggeworfen. Also kein Interesse. Und auch zum Beispiel die Raststätten, die sind hauptsächlich in der Nacht oder so leer. Nein. Oft sind die leer. Die sind voll mit LKWs. Okay, voll mit LKWs. Aber wenn du da zwei Tüten mit Abfall wegwirfst, dann werden alle die LKW-Fahrer nicht aufstehen und die schlafen. Die schlafen, ja. Also es ist so einfach, wenn man will, Abfall irgendwo in den Wald zu schmeißen oder an der Raststätte und so weiter. Und die Strafen helfen offensichtlich nicht. Doch, die Strafen helfen ja schon. Weil sonst wäre es wahrscheinlich noch viel, viel mehr. Wenn man die Strafe wegnehmen würde, die Leute würden noch mehr im Müll rausschmeißen. Okay, gebe ich zu. Ich sage nicht prinzipiell, dass die Strafen gar nicht helfen, aber das ist nicht der beste Weg und der bessere Weg für mich ist einfach die Erziehung. Schau doch mal in, ich weiß nicht, Thailand oder so. Man muss davon überzeugt sein, dass das verboten ist oder gestraft wird, wirklich schlecht ist. Und besserer Grund, es nicht zu machen, ist, dass man bewusst ist, als ich mache es nicht, sonst kriege ich Strafe. Nee, also zwei Punkte. Erstens, schau mal in Thailand, oder ich glaub, es ist Thailand, wo du also wirklich noch nicht mehr ein Kaugummi auf den Boden spucken darfst. Da gibt es eine hohe Strafe für so einen Scheiß. Ist es in Singapur. Ja, oder so. Und meinen zweiten Punkt habe ich jetzt gerade eben vergessen. Das kommt dann Singapur vielleicht wieder später. Durcheinander gebracht hast. Also Bildung ist wahrscheinlich nicht schlecht, aber erstens implizierst du, dass die Völker dumm sind, weil du sagst, die brauchen Meldung. Und wenn, dann nicht bring dein Müll doch bitte dahin, sondern vermeide Müll. Das ist ja. noch ein anderes Niveau oder die nächste Stufe. Das ist, glaube ich, der Anfang. Fang damit an, Müll zu vermeiden, dann brauchst du auch keinen wegzubringen. Naja, es soll eigentlich der erste Schritt sein. Ich habe es auch studiert und es gab diese 5 Wege. Also am besten ist, wenn der Müll gar nicht entsteht. Ja. Wenn er schon entsteht, dann zum Beispiel die Mehrwegflaschen. Oder Recycle-Teller aus... Oder wenn nicht, wenn man es nicht wieder verwenden kann, dann wenigstens recyceln und was Neues davon herstellen. Wenn nicht, dann wenigstens verbrennen, damit wir Energie oder Wärme davon kriegen. Und dann erst der 5. Schritt ist dann Deponie oder so. Es ist gut, aber offensichtlich, wenn Leute Müll da wegschmeißen, wo die nicht sollen, dann ja, die sind blöd und brauchen Bildung, oder? Das ist ziemlich einfach. Ich bin grundsätzlich für mehr Bildung, egal wo und egal in welchen Bereichen. Also Bildung kann man nicht genug kriegen, aber Bildung ist halt oftmals eine Sache der Regierung und die Regierung hat meistens andere Probleme, ja, oder vielleicht auch andere Interessen. Als Bildung. Ja. Man kann zum Beispiel sagen, okay, wir versuchen jetzt hier den Bildungsstandard mal zu erhöhen und nehmen Geld in die Hand und bauen Universitäten, schön flächendeckend, wir bauen Infrastruktur und machen dies und jenes und ernten dann so in 20 Jahren so die ersten gut verdienenden 100 Leute. Aber es ist langfristig, okay, die Politik funktioniert anders und wir wollten nicht oder, über Politik sprechen eigentlich, aber es ist langfristige Lösung. Ja, oder du gehst halt hin und sagst, okay, lass scheiß Bildung sein, wir brauchen einfach Leute, die dumm sind, die arbeiten können, die eine billige Arbeitskraft sind, wir holen uns unser Geld dadurch, dass halt andere Firmen aus dem Ausland kommen und hier investieren in Arbeitskräfte. Ja, und dann kann man sagen, es hat schon immer so gut gegangen und es wird auch weiter so gut gehen. Also wir ändern einfach nichts. Wir bleiben schön konservativ. Naja, einfach, also ich, okay, es ist auch vielleicht meine Natur oder mein Charakter, dass ich also einfach nicht Regeln folgen kann, die ich für sinnlose halte oder so. Und es ist lustig, man macht immer diese Witze, hauptsächlich jetzt mit der Flüchtlingskrise in Deutschland, also von was werden die alle bezahlt, die Unterstützung davon? Und ich persönlich habe in Deutschland an Strafen so 1.600 Euro bezahlt. Nur an Strafen, dass ich da Scheiß gebaut habe. Ich habe Scheiß gebaut, es war gegen Gesetz, gebe ich zu, da habe ich da ausgegeben und jetzt hast du schon Geld für ein paar Flüchtlinge oder jemanden, der Unterstützung Geld nimmt oder so, aber einfach. Also die Gedanke oder die Idee, die ich habe, und ich weiß nicht, ob du zustimmst oder nicht, dass Ausbildung ist besser als Strafe, dass Strafe auch was bringt, aber es ist besser, wenn die Leute einfach bewusst sind, dass das und das nicht gut ist. Ja, okay, dann können wir wieder philosophieren, was heißt gut, was heißt schlecht, aber zum Beispiel heutzutage mit dem unseren schönen neuen Raucherverbotgesetz ist es nicht erlaubt, an der Haltestelle zu rauchen. Ein Streifen 5 Meter breit, 30 Meter lang darf man nicht rauchen. Ich rauche sowieso an der Haltestelle, da ich denke, das ist Schwachsinn. Okay, früher oder später wird es wohl passieren, dass Polizist kommt und sagt, Herr Junge, 1.000 Kronen Strafe. Und ja, vielleicht früher oder später, wenn es da so regelmäßig einmal pro 2 Wochen passiert, dann höre ich damit auf. Aber naja, das ist vielleicht jetzt ein bisschen ein anderes Thema. Wenn du Kinder hättest und du erziehst, du musst dein Kind ja dann zwangsläufig erziehen. Also wir gehen jetzt mal davon aus, du würdest ein Kind kriegen, müsstest das erziehen. Dann hast du ja, wie du gerade schon sagst, 2 Methoden, entweder Strafe oder Bildung. Also du kannst entweder sagen, nein, Watzlaw, das sollst du nicht machen. Du sollst nicht mit Kieselsteinen entlang der Autos laufen und den Kratzer von vorne bis hinten tief in den Lack machen. Das macht man nicht, das ist nicht gut. Das ist nämlich teuer für die Versicherung und da müssen alle einzahlen, Watzlaw. Und ich erkläre dir jetzt mal. ein bisschen Bildung, oder? Wenn das dann zum dritten oder vierten Mal passiert und du siehst die Situation schon ankommen, so, Watzlaff hat schon wieder einen Stein in der Hand und läuft entlang der Autos, dann wirst du wahrscheinlich auch nicht mehr sagen, ja gut, Watzlaff, ich erkläre dir halt jetzt nochmal, wir setzen uns jetzt mal ganz ruhig hier hin und du hörst mir mal schön zu und legst mal den Stein aus der Hand. Zum fünften Mal. Sondern da wird ja wahrscheinlich auch der Strafaspekt viel eher gelegen kommen und du wirst Watzlaff dann wahrscheinlich vom Auto wegreißen und ihn schlagen. Oder das habe ich gar nicht jetzt gesagt, aber das könntest du machen. Das ist verboten in Deutschland, Kinder zu schlagen. Wirklich? Ist das verboten? Ja, es ist verboten, Kinder zu schlagen in Deutschland. Du darfst nicht dein eigenes Kind? Niemand darf Kinder schlagen, auch nicht die eigenen. Und denkst du, dass das richtig ist? Wir waren noch bei dem anderen Thema. Wir können gleich gerne darauf zurückkommen, ob es richtig ist, Kinder zu schlagen. Ja, oder du könntest halt Watzlaff bestrafen und sagen, okay, du darfst jetzt halt nicht mehr mit mir mitkommen, wenn wir diesen Weg hier laufen und ich kaufe dir dann unterwegs auch kein Eis mehr, weil du kommst ja eh nicht mehr mit. So, Strafe. Wo ziehst du da die Grenze zu sagen, okay, wir bilden und wann wird bestraft? Das ist eine sehr verschwommene, subjektive Grenze. Jeder hat da so seinen eigenen, das kommt auf deine eigene Stimmung an. Wenn du gut drauf bist, wird Watzlaff das wahrscheinlich zum fünften Mal machen dürfen. Oder das ist halt keine grundsätzliche Frage, Erziehung oder Strafe, sondern das ist Erziehung und Strafe. Und zwar in einem guten Verhältnis. Man muss halt sowohl bilden, aber man muss auch sanktionieren dürfen, wenn gewisse Regeln nicht eingehalten werden. Und dann ist halt die Frage, wie werden diese Regeln definiert? Ja, darf man Kinder schlagen zum Beispiel? Ist ja eine dieser Regeln. Ja, darf man Kinder schlagen? Würde ich sagen, bestimmt. Also, ich bin noch nicht so weit, dass ich schon meine Meinungen an meinen eigenen Kindern sagen, testen zu können. Aber es wird oft darüber geredet, dass einfach früher, wenn es ist besser, also Kind zu hauen, also nicht so gewaltig oder immer, das, ich gehe davon aus, dass es klar ist. Es muss irgendwie immer mit dem damit verbunden, wenn das Kind was Schlechtes gemacht hat und naja, also ich denke. Also du meinst nur, weil wir halt immer so schon so gemacht haben, müssen wir halt jetzt weitermachen. Okay. Wir könnten ja auch gut mal einfach mal experimentieren und sagen, okay, wir stellen das jetzt mal komplett unter Strafe und gucken mal, was da für Kinder dabei rauskommen, wenn die anders erzogen werden und nicht geschlagen werden. Also vielleicht in Deutschland gibt es andere Ergebnisse oder andere Realität wie bei uns. Aber ich höre immer oder lese immer, dass die Kinder immer frecher werden. Und die sind prinzipiell diesen untouchable. Dass die Lehrer können mit denen nichts machen. Okay, vielleicht in den Schulen, ja, da sind wir nicht in Jahr. Entschuldigung. In 19. Jahrhundert, dass der Lehrer soll die Kinder in der Schule schlagen. Aber sowieso, die Lehrer können prinzipiell nichts gegen den Kindern machen. Und wenn sie schon die Kinder oder das Kind irgendwie strafen, dann kommen die Eltern und beschweren sich bei dem Direktor. Dass und der Lehrer wird gekündigt oder kriegt ein Disziplinarverfahren. Also so ist die Realität bei uns. Ne? Es geht aber auch andersrum. Lehrer werden von Schülern geschlagen und getreten. Gibt's auch. Gibt's auch schon, ja. Also. Und das Beste ist, dass die es hauptsächlich aufnehmen und dann auf YouTube hochladen. Ja. Das ist der beste Teil davon. Stell dir vor, du sparst dein Spargeld zu Hause im Bar und irgendwann stellst du fest, da fehlt was. Und denkst dir dann, okay, meine Frau hat es vielleicht genommen oder so. Dann fehlt der nächste Betrag. Und du gehst zu deiner Frau und sagst, warum hast du Geld genommen? Und sagt die, nö, habe ich nicht gemacht. Aber dein 12-jähriger Sohn ist auch noch im Haushalt. Du stellst den zur Rede und fragst den, kann das eventuell sein, dass da Geld aus der Kiste, aus dem Schrank in deine Hände gelangt ist? Und er sagt, nö. Glaubst ihm doch erstmal, oder? Denkst vielleicht, bist selber doof, hast selber Geld rausgenommen, zu viel Bier gesoffen, hast vergessen, keine Ahnung. Ja. Sagen wir mal so, um jetzt im deutschen Sprachraum in Euro zu reden, fehlen 1000 Euro von 4, 5, 6. Ja? Und du fragst deinen Sohn mehrfach. Und dann hörst du auf einmal von anderen Nachbarn, dass dein Sohn andere Jugendliche beschenkt mit Bargeld, 50-Euro-Scheine. Und fragst deinen Sohn nochmal. Hör mal, hast du da Geld aus der Kiste genommen irgendwann mal oder hast du irgendwo Geld gefunden oder so? Nö. Spätestens dann wird wahrscheinlich dem Besten die Hand ausrutschen. Ja, gehe ich davon aus. Spätestens dann. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es da eine Erziehungsmethode gibt und vor allen Dingen auch eine körperliche Coolheit gibt, die so weit übersteht. Ich habe auch nicht gesagt, dass ich gegen körperliche Strafen bin oder so. Und also ich denke, okay, du gibst gute Beispiele oder diese rhetorischen Fragen, aber dann ist es Unterschied 8-jähriges Kind und Erwachsener. Also mit dieser, ja, Philosophien über Strafe versus Ausbildung oder wie die kombiniert sein, Bildung, wie die kombiniert sein werden. Das ist der Unterschied Kinder und Erwachsene. Sicherlich mit Kindern soll man damit anfangen und man hofft irgendwie, dass wenn die erwachsen sind, werden sich daran halten. Ja, also mir würden auch irgendeine Werte oder so von meinen Eltern übergeben. Dann selbstverständlich Pubertät und so weiter, habe ich gesagt, naja, selbstverständlich Scheiß drauf und so weiter. Aber das ist auch so üblich. Und erst als ich dann später älter war oder älter wurde, keine Ahnung, 24, 25, habe ich festgestellt, dass das, was mir meine Eltern gesagt haben, wie sie mir erzogen haben, dass ich es einfach in mich habe. Und unauffällig oder diese, ich weiß nicht, wie es auf Deutsch ist, subconsciously oder so. Unbewusst. Unbewusst, ja, bin blöd, unbewusst, dass ich mich dran halte und gemäß diesen Regeln, Prinzipien sozusagen auch lebe. Also als ich 8 oder 10 war, habe ich es nicht verstanden, zum Beispiel, oder auch in der Pubertät. Genau, das ist das, was du gerade sagst. Du hast also jetzt verstanden. Also man braucht für manche Sachen eine gewisse Zeit, um sie zu verstehen. Zum Beispiel hättest du dir als 8-Jähriger Raum und Zeit als Dimensionen vorstellen können? Nein. Aber jetzt mit 27 kannst du dir Raum und Zeit als Dimension schon recht gut vorstellen. Und du kannst auch verstehen, was deine Eltern dir früher immer gesagt hat. Ja, zieh deine Jacke an, wenn du rausgehst. Zieh die Jacke aus, wenn du reinkommst und so Sachen. Früher war dir das egal. Heute denkst du dir, okay, hat einen gewissen Sinn, wenn ich mit drin mit der Jacke sitze und dann habe ich halt nichts mehr, was mich weiter wärmt und so weiter. Oder mir ist zu warm. Wenn du jetzt noch älter wirst, wirst du noch viel mehr verstehen, hoffentlich. Hoffe ich auch. Das ist immer so lustig. Also wir haben ja im Grunde eine Generation Altersunterschied zwischen uns. Und ich sehe in dir halt ganz häufig in deiner Art, wie du bist, wie ich selber auch war. Und ich freue mich immer insgeheim, dass ich dies und jenes schon abgelegt habe und ruhiger geworden bin. Man kann davon ausgehen, dass es mit der Zeit kommt, ja, oder mit dem Alter einfach. Die Interessen ändern sich auch mit dem Alter. Du wirst andere Interessen kriegen. Dir werden Haare an Stellen wachsen, die du nicht vermutest. Ja, also alles wird sich noch ändern. Du also ich gehe nicht davon aus, dass ich, wenn ich 50 oder 60 bin, dass ich dieselbe Interessen habe und dass ich derselbe Mensch bin. Nee, ja. Vielleicht wirst du mit 50 Cognac trinken oder Whisky. Ja, weil du irgendwann mal auf den Geschmack gekommen bist, wie du jetzt irgendwann mal mit Bier auf den Geschmack gekommen bist. Und das ist immer schön, das ist, nichts ist für die Ewigkeit, nichts bleibt für die, du bleibst dir selber für die Ewigkeit, aber selbst das ist ja manchmal zweifelhaft, so wie man so seinen eigenen Augen nicht trauen kann, seinen Ohren nicht trauen kann, seinen Gerüchen nicht trauen und seinem Geschmack nicht trauen kann. Also nichts ist irgendwie wirklich konsistent. Leute sterben, Straßen verändern sich, Städte verändern sich, du wirst umziehen, einmal, zweimal, dreimal. Warum solltest du dann für den Rest deines Lebens die gleiche Frau behalten? Muss man nicht, soll man. Gemäß also warum soll man das? Naja, ich würde es vielleicht ein bisschen verschieben. Ja, es geht nicht so mehr philosophierender, wie soll ich es sagen? Philosophischer? Philosophischer. Was ist der Sinn des Lebens? Hoho! Also wenn wir davon ausgehen, dass, ja, so ein bisschen biologisch, naturalistisch gesagt, einfach Kinder zu haben, damit das Volk, die Leute, Genophon und so weiter, weitergeht und weitergeht und weitergeht. Ja, sich also vermehren. Sich vermehren. Dann soll man sich reproduzieren. Und dazu. Und das natürlich mit einem großen Genpool. Na? Um halt viel Streuung zu haben, besten Kombinationsmöglichkeiten auszuloten. Am besten wäre es, dann während des Lebens zum Beispiel 10 Kinder mit 10 verschiedenen Frauen zu haben. Alles mit einer 3. Naja, okay, dann. Die Leute sind auch teilweise so, ich weiß nicht wie viel. Okay, dann trinken wir wenigstens zuerst. Ja, wir trinken uns jetzt ins Delirium. Prost. Schöne Flasche übrigens aus Stein. Gut. Das riecht aber schon lecker. Ich habe es noch nicht probiert. 8,5 Ampere. Ich liebe dieses Bier. Und es ist ziemlich bekannt, auch wegen dem Rosa Elefant. Das ist ziemlich bekannt. Und Delirium Tremens. Und auch der Name ist so. Und ich denke, es ist nur beschichtet. Hier siehst du, dass es also Glas ist. Also irgendwie beschichtet, aber wie du schon gesagt hast, also es ist so, sieht aus wie Steingut. Ja. Und ich denke, die haben auch Werbung. Also probably the best beer in the world oder so etwas. Also das Bier gehört wirklich zu den Kultbieren oder Kultmarken. Und naja, es ist diese Belgian Strong Ale. Das sind die meisten davon. Jetzt haben wir die 2 nicht so starke ausgetrunken. Und jetzt wird es immer schlimmer. Wir haben jetzt hier nach noch 3 oder so, ne? Wir haben jetzt hier nach noch 2 oder 3? 3, vielleicht 4 sogar. Okay. Also mit deinem Zwischendurchbier, ich denke, ja, 4 noch. Das habe ich jetzt nicht mit einkalkuliert, also genau, ja, okay. Beer brewed carefully to be consumed with care. Weil ich habe da nämlich noch ein so ein Bier, weil ich zwischendurch gleich trinken möchte, weil je stärker die im Alkoholgehalt werden, desto mehr brauche ich Abwechslung, glaube ich. Okay. Meinst du denn, so eine Gesellschaft könnte so funktionieren, wie du jetzt gerade schon gesagt hast, dass man sich halt reichlich reproduziert und mit verschiedenen Frauen, dann ist ja halt, entweder muss man dann als Vater halt für alle Kinder da sein, so, oder man müsste als Vater die Kinder der anderen Väter mit erziehen, wenn wir jetzt dieses klassische Familienbild Vater, Mutter, Kind machen, Vater, Mutter, Kind, der. Einfach unsere Gesellschaft funktioniert so, dass man monogam sein soll. Und das hat dann ja auch dieses klassische Familienbild Vater, Mutter, Kinder. Ja, 2,3 Durchschnittskinder, Vater, Mutter, monogam. Jetzt ist aber, stell dir mal diese andere Theorie vor, mit Monogamie wäre halt nicht der Standard, sondern Polygamie. Mhm. Weil die Welt endlich mal zur Vernunft gekommen ist und Vielfalt erkannt hat als Chance zu überleben. Also wie du es schon sagst, also du bist eher für Polygamie als Monogamie. Also eigentlich nicht Polygamie, aber dass man schon sozusagen den Recht haben soll, nicht blöd von der Gesellschaft betrachtet, wenn man jede 5 Jahre eine andere Frau hat, eine und so weiter. Dass heutzutage werden die Leute so betrachtet. Wenn die in Ehe kommen, machen 2 Kinder und wenn die Kinder 5 oder 8 sind, egal, die lassen sich scheiden, da der Mann in Liebe mit einer anderen Frau ist und wird so von der Gesellschaft betrachtet, dass er etwas Schlechtes gemacht hat und du... Weil er Frau und Kinder verlassen hat und das Familienbild zerstört hat. Und du denkst, dass es normal sein kann. Nein, ich versuche gerade ein Gedankenmodell zu spinnen. Ich überlege gerade, wie wäre es, wenn jetzt nicht die Monogamie als anerkannter Standard wäre, sondern man würde sagen, okay, Polygamie ist okay, ja, kannst du ruhig machen. Du kannst auch zur gleichen Zeit mit mehreren Frauen schlafen und die können voneinander wissen oder wie auch nicht, keine Ahnung, ist halt die Frage. Wie würde man dann dieses Familien- und Erziehungsmodell gestalten? Wenn man dann zum Beispiel sagt, okay, wir bleiben bei dem alten Familienbild Mutter, Vater, Kinder, dann müsste ja der Vater auch die Kinder der anderen Väter erziehen. Könnte ich mir schwierig vorstellen, weil der wird sein eigenes Kind bevorzugen. Klar. Dann gibt es die Möglichkeit des Harems, dass der Mann sagt, okay, dann ihr Frauen mit Kindern bleibt doch einfach hier bei mir und ich sorge für euch. Ja, oder wir sorgen alle für uns. Wir leben halt in so einer Kommune von mir aus. Oder es leben 10 Männer und 10 Frauen in der Kommune und da rennen 34 Kinder rum. Wie könnten solche Modelle aussehen? Und vor allen Dingen, was würden die der Gesellschaft bringen? Jetzt stell dir vor, du hättest tatsächlich wirklich so eine Kommune mit 10 Frauen, 10 Männern, 34 Kindern. Jeder macht da im Grunde mit jedem rum. Das Ganze bleibt natürlich im legalen Rahmen und keine Inzucht und keine Kindervergewaltigung und sowas. Wirklich erwachsene Leute, die einverständlich Sex miteinander haben. Und die kümmern sich dann ja auch alle gegenseitig, weil die ja zusammenwohnen, umeinander. Würde das funktionieren oder würde das früher oder später so werden, dass der Egoist im Menschen sagt, ja, aber ich will hier nur diesen Mann für mich. Wir ziehen hier aus, wir nehmen unsere Kinder mit. Dann ist die Frage, welche Kinder nimmt man mit, die der Mutter oder die des Vaters oder alle? Naja, okay, rein theoretisch in islamistischer Welt funktioniert das so oder gewissermaßen, da ist es normal. Ich gehe davon aus, dass es eher nicht funktionieren würde. Da kommt immer diese Eigenschaften oder Streitereien. Deshalb gehe ich davon aus, dass ein Mann oder ein paar Männer mehr beliebt werden als die anderen oder ein paar Frauen mehr als die anderen und warum sie so viel gefickt wird und hast schon 12 Kinder und ich habe nur 2, da der da und der da aus Mitleid auch mit mir ein Kind gemacht haben und es ist fair und so weiter und auch in so eine große Gruppe miteinander auszukommen, da denke ich, es kann sehr einfach passieren, dass ich dann sage, ich scheiße an die 9 anderen Frauen, ich liebe nur Franziska da und ich will mit Franziska alleine wohnen, nicht in diesen riesengroßen Harem oder Kommune. Komm, nimm deine 2 Kinder, ich nehme meine 2 Kinder, ziehen wir weg. Also das klassische Familienbild, Mutter, Vater, Kinder. So, okay. Dann haben wir das ja schon mal geklärt. Alles andere gestaltet sich für westeuropäische Länder auch als relativ schwierig. Harem und so weiter, Kommune. Ist ja alles schon ausprobiert worden, Kommune. Und Harem funktioniert hier wahrscheinlich auch nicht so gut. Gibt auch welche, die hier im Harem leben. Also zumindest in Deutschland. Wie lange und wie gut das geht. Also prinzipiell kann man es nicht verbieten. Also ich wohne zu Hause mit meiner Ehefrau und sie ist damit einverstanden, dass da 2 weitere Frauen und ein anderer Mann ist und dass wir alle zusammen wohnen und ficken einfach halt offiziell oder gesetzlich. Sie ist meine Ehefrau, da sind nur Freunde, die hier auch wohnen und nichts gegen nichts prinzipiell. Aber naja, also denkst du, dass dieses Modell von der Familie, ich muss auch sagen, dass ich, so blöd gesagt, ich weiß nicht, wie viel du dazu sagen hast oder ob deine Meinung so relevant ist, da wie wir schon drüber gesprochen haben, du hast dich entschieden, dass du dich nicht vermehren willst. Also du hast auch keine Kinder, willst auch keine Kinder. Das heißt nicht, dass du nicht deine Meinung an den Familienmodell haben kannst, aber... Ich bin nicht das Erfolgsmodell, ich bin nicht der Adonis-Körper, ja. Mich muss man nicht reproduzieren. Naja, okay, also du bist mit dem Modell, den wir hier wenigstens in Westeuropa haben, nicht einverstanden? Oder... Na gut, also wie, von Anfang an, ich weiß nicht, ob es geht eher darum, dass man gleichzeitig mehrere Frauen haben darf oder darum, warum du mit 30 entscheiden musst, mehr oder weniger, selbstverständlich hängt davon ab, und bis man stirbt, muss man in einer Beziehung sein, entweder für die Kinder oder so, oder da es die Gesellschaft verlangt. Das war ja die Ursprungsfrage. Wir sind so ein bisschen mit der Polygamie zur gleichen Zeit ein bisschen abgewichen. Schön, dass du darauf zurückgekommen bist. Also denkst du, das ist einfach, okay, jetzt bin ich 30, jetzt gefällt es mir mit Frau Nummer 1, sind wir 2 Jahre zusammen, 5 Jahre zusammen, 10 Jahre zusammen, aber nach 10 Jahren, sie gefällt mich nicht mehr oder wir haben jetzt anders entwickelt, auch du gesagt hast, dass man es wahrscheinlich mit der Zeit, mit dem Alter entwickelt und schiebt sich ein bisschen weiter in mehreren Aspekten, dass es dann in Ordnung sein solle, dass ich sage dann, ja, hallo, Frau Nummer 1, wir müssen zusammen reden. Ich habe da Frau Nummer 2 gefunden, mit der bin ich jetzt glücklich, nicht mehr mit dir, da du zugenommen hast oder dass du nicht mehr hübsch bist, egal. Und ich verlasse dich jetzt und werde wieder ein paar Jahre, solange es mir Spaß macht, mit einer anderen Frau. Und das soll gesellschaftlich angenommen werden, dass es normal ist. Habe ich es richtig verstanden, ja. Worauf du wolltest? Ja, also da wollte ich definitiv drauf hin. Was mir halt nicht in den Kopf geht, ist, wie haben es jetzt im letzten Jahrhundert diese Ehepaare geschafft, bis an ihr Lebensende zusammen zu bleiben? Die haben meistens dann recht jung geheiratet, 1920, 1930, und sind dann 70, 80 Jahre zusammengeblieben. Natürlich sind die durch dick und dünn gegangen in den schwierigen Zeiten, aber das machen wir ja heutzutage für unsere Verhältnisse ja auch. Wir haben ja auch ein dick und dünn, durch das wir zusammengehen. Vielleicht war es nicht so hart, vielleicht prägt einen das mehr, wenn es härter ist, wenn dann Kriege dazwischen kommen und so. Aber trotzdem entwickeln sich ja beide weiter und die werden sich auch garantiert nicht zusammen entwickeln. Die werden auch andere Interessen haben. Aber die sind dann nur zusammengeblieben, weil ihnen die Gesellschaft vorgeschrieben hat, es gehört sich nun mal nicht, sich zu trennen. Ihr habt ja vor Gott die Ehe versprochen, bis dass der Tod euch scheidet. Und ihr dürft euch jetzt nicht mehr oder weniger mit anderen Leuten beschäftigen, in die ihr euch vielleicht verliebt. Wenn ihr euch verlieben solltet, dann müsst ihr das unterdrücken. Für mich ist es immer mit der Frage der Kinder verbunden. Ohne Kinder würde ich sagen, dass es auch der Gesellschaft scheißegal ist. Aber halt, wenn die Kinder haben sich noch klein sind, okay, wenn die dann erwachsen sind, es ist ein bisschen was anderes. Also jetzt zum Beispiel ich und meine Schwester sind wahrscheinlich von dem Familiennest, sagt man es auch auf Deutsch, also weggeflogen oder rausgeflogen. Und naja, gibt es auch so eine kurze Phase, 2 Jahre her, egal, dass man dachte, dass sich vielleicht unsere Eltern trennen werden oder scheiden lassen. Und naja, es sind immer noch meine Eltern, es werden immer für immer meine Eltern bleiben. Aber ich war so, okay, jetzt mit jetzt 27, damals 25, geht es mir nicht so viel an. Also wenn die, okay, die haben den sozusagen das Ziel erreicht, die haben 2 Leute erzogen, zuerst an die Welt gebracht, dann erzogen und jetzt sind die Kinder schon selbstständig, erwachsen, und wenn die jetzt entscheiden, okay, mit 55, 60, 50 haben wir festgestellt, dass wir miteinander nichts zusammen zu tun haben, dieselbe Interessen, dann entscheiden wir uns, dass wir trennen und entweder bleiben wir alleine oder bis wir jemanden finden, der dieselben Interessen hat. Das heißt, du willst mir jetzt gerade erzählen, wenn man Kinder hat, stellt man seine eigenen Interessen hinten an und lebt erstmal 20 Jahre nur für die Kinder. Also vielleicht nicht so eindeutig, aber mehr oder weniger in der Richtung soll man es machen. Sich wo ist denn da jetzt für die Kinder ein bisschen opfern. Deswegen würde ich sagen, hat man auch die Kinder oder das soll die Motivation sein. Wo ist denn da die Grenze? Also wenn jetzt zum Beispiel, klar, einer der Ehepartner geschlagen wird, dann muss man da Konsequenzen ziehen. Klar. Ne? So. Aber wo ist da die Grenze? Wenn der Sex nicht mehr gut ist, wenn das Leben zusammen nicht mehr klappt, wenn der eine den anderen nur noch ankotzt, du lässt überall deine Socken liegen, ja, dafür lässt du überall deine Teller stehen. Ab wann muss man denn aufhören einzustecken und zu sagen, so, jetzt nehme ich das Leben wieder selber in die Hand und opfer mich zwar weiterhin für die Kinder auf, aber dann halt ohne den Partner. Und dann suche ich mir halt einen Partner, der mich unterstützt oder ich habe vielleicht sogar schon einen kennengelernt, den ich ganz nett und toll finde und ich kann mir vorstellen, dass der mich unterstützen wird, also trenne ich mich von A und lass B ins Haus. Naja, also alles ist relevant, selbstverständlich. Also wenn es wirklich unerträglich ist, dann soll man es irgendwie lösen. Aber allgemein, so ein bisschen jetzt zurück in der Geschichte, falls ich darf, also man liest drüber oder weiß man davon, wird drüber geredet, dass heutzutage angeblich für die Leute immer schwieriger ist, Beziehungen zu machen oder einfach Partner zu finden, dass die wohl zu anstrengend sind, dass die einfach unglaubliche Ansprüche an den Partner haben und sie irgendwie nicht in der Lage, Kompromisse zu machen. Sagen, okay, er ist vielleicht ein bisschen dicker, als ich dachte, weniger Haare, als ich erwarten würde. Aber sowieso ist er nett und der sauft nicht, raucht nicht, hat mich gern. Okay, ich muss damit leben, dass er immer am Samstag weg ist, da dein Lieblingsteam Hockey in Pilsen, Budweis, wo auch immer spielt. Also ich muss damit rechnen, dass ich nie ein romantisches Wochenende mit ihm haben werde, da er immer am Samstag weg ist. Aber diese anderen Eigenschaften gleichen es aus. Und mit ihm kann ich mir vorstellen, dass ich mit dem Rest des Lebens verbringe, einfach die Kompromisse finden oder ein bisschen tolerant zu sein. Und das ist auch damit verbunden. Ich habe auch ein paar Bücher drüber gelesen. Damals war ich war lange in einer Beziehung, 6,5 Jahre. Da hat sie sich von mir getrennt. Es war hart für mich, dass in dieser Depressionsphase, worüber ich auch schon gesprochen habe, meine liebe Mutter hat mir ein paar Bücher drüber oder gegeben, dass ich die lesen soll, über diese Zusammenleben in Ehe oder auch in Partnerschaft und so. Und das auch. Und das waren klassische Bücher oder moderne Bücher? Eher klassische. Es ist ein der bekannteste tschechische Sexuolog. Herr Plzák, wenn ich es in dem tschechischen Raum, ist er wirklich bekannt. Und ja, dass die Beziehung, das Zusammenleben, die Liebe soll sich weiterentwickeln. Dass man einfach nach 5, 10 Jahren von Zusammenleben nicht immer diese ganz leidenschaftliche, wilde Liebe wie am Anfang erwarten kann. Dass man einfach davon ausgehen soll, dass es sich einfach weiterentwickelt. Das ist okay, natürlich also eine schöne Sache. Ne? Dass wir umarmen, wir ficken nicht jeden Abend und okay, ich bin ein bisschen dicker geworden, sie ist auch ein bisschen dicker geworden und so weiter. Ja gut, aber könnte dir ja gut passieren, dass jetzt zum Beispiel jemand Jüngeres und Dünneres auf dich zukommt und sagt, hör mal, du siehst aber sexy aus, sollen wir nicht mal miteinander schlafen? Das könnte dir mitunter gut passieren. Ja, also, und wenn du diese Gelüste hast, was ist denn dann? Naja, dann sage ich, das ist sehr schön von dir, aber ich bin in einer Beziehung und ich bin da glücklich. Und wir haben auch schon drüber gesprochen, also Sex. Nee, wenn du jetzt nicht glücklich wärst, weil dich stört dann ja auch, was so, sie ist dicker geworden. Ich bin auch dicker geworden. Achso, das ist dann automatisch, nur weil du dicker geworden bist, darf sie dann auch dicker werden und du akzeptierst es dann. Nein, also einfach, okay, sie muss nicht sein wie damals, als wir uns kennengelernt haben, aber ich bin auch nicht so, mit Alter werde ich nicht mehr Haare haben und so weiter. Du weißt, was ich damit sagen will, mehr Falten und so weiter. Und dann ja, man muss einfach damit leben. Wir sind nicht 20, wir sind jetzt nicht seit 2 Wochen zusammen, wir sind 40, wir sind 20 Jahre zusammen. Also es kommt einfach mit der Zeit, mit dem Alter. Und ja, das Kribbeln und der viele Sex und so, den du anfangs gehabt hast, den willst du dann nicht nochmal neu? Naja, also ich denke, kann mich nicht vorstellen, dass ich in meine jetzige Beziehung nicht beschweren kann, aber einfach, das ist dann nicht so wichtig, es ist nur physisch. Ach. Es ist ein physisches Bedürfnis. Und du hast auch selbst gesagt, dass Sex ohne Liebe nicht so gut ist oder dass es nicht geht. Dass es nicht geht, prinzipiell. Es ist egal, wie weit wir damit gehen, aber okay, dann ist es der physische Druck, das Bedürfnis ist weg nach dem Sex, okay, aber da gibt es nichts weiteres, nichts anderes, nichts tieferes. Es ist einfach okay, ich habe gefickt, es ist weg. Gut, das war's. Und das Kribbeln im Bauch? Was meinst du jetzt mit Kribbeln im Bauch? Ja, diese neuen Schmetterlinge, die so dann am Anfang waren. Naja, okay, dann die Schmetterlinge können da sein, aber dann die gehen auch wieder weg. Ja. Und okay, ja, also jetzt habe ich Ehefrau, die nicht mehr so schön ist, nicht mehr so schlank ist und so weiter und 2 Kinder. Und jetzt kommt diese, wenn wir es sehr stereotypisch nehmen, eine schöne Sekretärin, ja, die oder ich gefall ihr und so weiter. Ja, okay, man fühlt die Kribbeln, man sagt sie, okay, ich verlasse diese Familie und ich fange mit der. Aber dann logischerweise, es wird dann auch wieder weg nach 2, 5 Jahre, 10 Jahre. Ja, da kommen wir wieder dahin. Also ich verlasse meine Ehefrau, ich verlasse meine 2 Kinder wegen Schmetterlinge im Bauch. Habe ich eine neue? Gehe ich davon aus, es ist eher eine philosophische Frage, also vielleicht die finanzielle Seite der Sache können wir. Die lassen wir aus. Die lassen wir aus. Okay, ich fange wieder mit junger Lehrerin. Wieder haben wir diese Beziehungsspange, wie sagt man es? Also die Beziehungserwartung von 15 Jahren. Ich mache mit der neuen Frau 2 Kinder, dann wird sie wieder dick und wieder hässlich oder sie wird mir wieder ankotzen. Und ich denke, das ist nicht die richtige Art des Lebens. Also einfach, wenn man, du lächelst mich so sehr lustig an, also oh Gott, als ich so jung war wie du, ich war auch so blöd, du wirst es fahren, wenn du siehst deine hässliche alte Frau, dass du auch neue findest und dass du die auch verlassen würdest. Naja, sterb da. Ich bin noch relativ jung, ich kann noch meine naive, idealistischen Gedanken haben und Ideen. Auf die Idee bin ich gar nicht gekommen, aber du hast es schon schön erklärt. Ich habe übrigens in der Zwischenzeit ein anderes Bier eingeschenkt und zwar aus der Stadt, wo auch dieser leckere Schimmelkäse herkommt, Roquefort. Mhm. Nein, das ist ein Rochefort. Ein Trappist mit sage und schreibe 9,2 Kreis. Also das soll schon Triple sein, aber und es steht da nicht. Ich habe es schon angeschaut, ob es diese Double, Triple, Quadruple ist, aber es steht da und nicht. Und wir haben noch ist. 2 weitere und in das andere Glas habe ich das Zeugel von Schädel eingeschenkt, damit man mal so ein bisschen schön bis 2022 verdirbt. Haltbar. Also man kann sehen, ja, ich habe jetzt nicht die Amerika erfunden oder gefunden, dass es je mehr Alkohol, desto länger es aushält, aber ja. Ein Prost, ein Prosit auf die Gemütlichkeit. Du hast das ja gerade so schön weitergesponnen. Hast gesagt, okay, meine Frau wird fett und hässlich, ich verlasse sie und meine beiden Kinder und hole mir die neue. Und auch die verlasse ich und hole mir dann eine neue. und sagst, dir gefällt halt nicht der Gedanke. Aber letztendlich wiederholst du dich ja nur mit dem, was du vorhin gesagt hast, dass man sich halt mit vielen Frauen paaren soll. Also rein evolutionstechnisch wäre das ja die beste Möglichkeit. Rein theoretisch. Ich würde sagen, dass heutzutage unter heutigen Umständen ist es völlig ausreichend, wenn man ein paar Frauen hat, ein paar kürzere oder längere Beziehungen und dann nach einer gewissen Zeit die wohl richtige The One findet. Und fuck the One! Fuck the One? Fuck the One! Warum The One? Ich habe es absichtlich so ein bisschen kitschig und romantisch gesagt, aber einfach, okay, du sagst dich dann, okay, die ist mir sympathisch, ich denke, das kann die Frau des Lebens sein. Mit der will ich den Rest des Lebens verbringen. Dann kann es auch der Mann des Lebens sein. Weil dann geht es ja nicht darum, sich zu vermehren und sich fortzupflanzen und seine Gene zu verteilen. Dann geht es darum, in einer Beziehung zu leben und jemanden zu haben, an dem man sich ankuscheln kann oder mit dem man reden kann, damit man nicht alleine ist. Naja, aber in meisten Fällen ist es auch mit den Kindern verbunden. Okay, es gibt Paare, die sagen dann mit 25 oder 30, das ist der oder die Richtige, aber wir beide auch vielleicht deswegen. Ich bin der Meinung, ich will keine Kinder haben. Sie ist der Meinung, sie will keine Kinder haben. Deswegen sind wir in Anführungsstrichen füreinander bestimmt. Und wir bleiben bis 70 Jahre zusammen ohne Kinder in einer Lebensbeziehung. Aber also da geht es ja doch wirklich dann nur rein um den Aspekt der Gemeinsamkeit. Nicht um den sexuellen Gedanken. Nicht um die Fortpflanzung. Und den Trieb hast du ja als Mann. Du hast ja diesen Trieb, du musst ständig irgendwie ejakulieren. Mhm. Ja, wenn du es nicht machst, deswegen kriegst du das Gefühl des Platzens, um Gott weiß. Genau, deswegen kannst du da onanieren, bis der Arzt kommt, bis du Schwielen an der Hände kriegst. Aber letztendlich, du hast diesen Druck, du musst dich irgendwie befreien. Das hätte man ja auch im Körper anders regeln können. Das haben die Frauen wohl nicht so oft oder so, aber es ist dasselbe, oder? Mehr oder weniger. Ja, ne? Also die Frau sagt ja immer, zum Sex braucht sie Lust, der Mann hat einen Trieb. Ja, das stimmt, würde ich sagen. Und deswegen, wie das zum Beispiel bei den Barbaren so war oder so, ne? Wo wirklich jeder mit jedem rumgemacht hat und ganze Stammesvölker dann halt sich entwickelt haben und die Völker dann gereist sind und sich mit anderen Völkern gemischt haben. Nur deshalb sind wir doch dahin gekommen, wo wir jetzt sind. Durch Völkermischung und durch ganz viel hin und her rumficken mit verschiedenen Frauen. Und also jetzt passiert es wieder hier. Also diese. Wir sind jetzt irgendwo angekommen und sagen, nee, also die katholische Kirche hat gesagt, bis dass der Tod euch scheidet, wir müssen jetzt alle monogam schön zu Hause. Das ist doch im Grunde nur eine Erfindung der Kirche zu sagen, Leute, ihr müsst heiraten, Kinder kriegen und immer schön in die Kirche kommen und an Gott glauben, nicht sündigen und wenn, dann müsst ihr büßen und ansonsten kommt ihr dann halt nicht in den Himmel. Naja, okay, aber es passiert sowieso, hauptsächlich jetzt mit der so schön mit der Zeitungssprache gesagt, diese Flüchtlingswelle, also ich gehe sowieso davon aus, dass wir als weiße Leute oder die ursprüngliche Europäer hier in 250, 100 Jahren nicht mehr sein werden, wir werden assimiliert. Also halt, wenn Europäer oder weiße Leute 1,2 Kind haben durchschnittlich und die Afrikaner oder Araber, Vietnamesen, egal, 2,5, 3,5 und so weiter, und ganz logisch, durch reine Mathematik, würde nicht mehr da sein. Oder man muss sich mischen. Wir werden assimiliert wie Vikings damals, was ich weiß von der Geschichte, dass die Vikings einfach auch da waren und plötzlich waren die nicht mehr, da sie assimiliert haben oder sich mit der einheimischen Bevölkerung gemischt haben und dann plötzlich waren sie weg. Wir werden auch hier nicht mehr sein. Ich weiß nicht in wie lange. Ich sehe es nicht als Krieg, wie sehr oft heutzutage gesagt, dass die werden uns alle umbringen, aber einfach langsam wie die immer mehr geben als uns, da die sich einfach vermehren und wir vermehren uns nicht. Du sagst ja immer. Also wir sind Zivilisation an an so einem Niveau der Entwicklung, oder wie ich es sagen soll, dass wir finden es überflüssig, sich zu vermehren. Du sagst ja immer, ich wäre so dystopisch. Aber du hast ja gerade schon selber gesagt, du weißt nicht, wie es in 20, 50, 100 Jahren aussieht. Aber wenn wir jetzt davon ausgehen, wir sind im Moment irgendwie 8 Milliarden Menschen. In 100 Jahren möchte ich gar nicht wissen, wie viel wir sind. Und mit den schmelzenden Polen und also dem schmelzenden Eis und dem steigenden Meeresspiegel und der Tatsache, dass schon jetzt jede Menge Land weg ist, weil es unbewohnbar geworden ist, zu heiß, zu trocken oder der Wasserspiegel ist gestiegen. Also die Dichte der Menschen steigt. Und wenn die Temperaturen da in Afrika noch ein bisschen steigen, so um 2, 3, 5 Grad oder 10, das ist ja nur eine Durchschnittstemperatur, von der wir mal reden, dieses Klimaziel, 0,9 Grad pro Jahr, das heißt, woanders wird das kälter und auf der anderen Erdhälfte wird es halt wärmer. Wo wird es kälter? Also ist es nicht so verteilt, dass überall wärmer sein wird? Nein, das ist keine globale Klimaerwärmung, das ist nur ein Durchschnittswert. Global wird das Klima im Durchschnitt wärmer. Das heißt aber nicht, dass es global wärmer wird um 0,9 Grad. Das wäre ja machbar, das ist ja nicht das Problem. Das Problem ist, dass es ein Teil der Erde gibt, der extrem heiß werden wird und im Gegenteil der andere Teil extrem kalt werden wird. Das habe ich nie gehört. Welche Teile sind das? Wird es in Südamerika 5%, 5 Grad weniger sein und in Nordamerika 10%? Du hast bestimmt schon mal davon gehört, dass in den Medien steht, der Golfstrom reißt ab. Ja, so. Der Golfstrom bringt uns warme Luft vom Golf. Wenn der abreißt, ist bei uns nichts mit warme Luft. Dann kannst du die Winter hier echt schön genießen. Dann hast du hier so minus 40, minus 50 Grad. Also dadurch, dass es halt Orte gibt, an denen es kälter wird, wird es auch Orte geben, an denen es wärmer wird, wo man nicht mehr leben kann, weil da Temperaturen über 50 Grad sind und der Mensch es einfach nicht aushalten kann in diesem Klima. Also werden da Völkerwanderungen Richtung Europa oder Gott weiß wohin stattfinden. Also wir können uns alle schon mal daran gewöhnen, dass Riesenvölkerwanderungen in den nächsten 100 Jahren stattfinden und dass die Menschen noch mehr konzentriert leben werden und dass es noch mehr Tote geben wird, dass es mehr Kriege geben wird. Auch um Lebensmittel. Auch Lebensmittel werden knapper werden. Wir leben jetzt in einer Zeit, wo wir mehr als Überfluss haben, wo wir uns leisten können, Tiere mit Weizen zu füttern, um aus 10 Kilo Weizen 1 Kilo Fleisch zu machen. Ja. Und weiß ich nicht, wie viele tausende Liter Wasser verschwenden dafür. Das ist mir auch bewusst, habe ich auch gelesen. Ja. Pro Kilo Rindfleisch 1000 Liter oder 10.000 Liter Wasser, egal. Ja, aber, das ja. wird in Zukunft nicht mehr möglich sein. Also die Utopien, die manche Menschen so spinnen mit, wir werden Proteine aus Maden essen müssen. Maden? Aus Fliegenlarven. Aha, okay. Oder aus Würmern oder wie auch immer, das sehe ich schon als sehr vernünftig an. Die Dinger kann man wunderbar züchten, wachsen überall, sind proteinreich. Man muss nur den Ekel überwinden, aber das macht die Industrie dann, die macht den Pulver draus. Okay, wir werden hier sowieso von den dunklen Leuten assimiliert und du sagst, okay, es ist sowieso scheißegal, da kommt dieser Klimawandel und... Gewöhn dich dran, ja, du hast recht. Das hat mir, habe ich glaube ich schon mal gesagt, mein Geschichtslehrer vor 30 Jahren erzählt, dass das passieren wird. Und das ist auch das, was die ganzen Nazis ja nicht verstehen. Ne? Oder überhaupt diese ganzen Konservativen, die sagen, ja, Tradition müssen wir hochhalten, Schuhplatteln oder Lederhosen oder Sportschützen. Wenn man mit Traditionen brechen könnte, hätte man wahrscheinlich viel offenere Völker, die sich viel mehr aufeinander bewegen könnten. Man sagt ja heutzutage gerne, Reisen bildet. Und Reisen ist keine Tradition. Reisen können wir eigentlich erst seit 100 Jahren so uns leisten und das normale Volk. Und die Leute, die gereist sind, die in anderen Ländern waren, die sind auch anderen Kulturen gegenüber viel offener und können mit, wie du gerade sagtest, den Dunkelhäutigen viel besser umgehen und können sich auch ineinander verlieben. diejenigen, die sowas nie erfahren haben, die immer nur im eigenen Land sind, sehr traditionell verwurzelt sind, die trauen sich ja noch nicht mal mehr, sich in irgendjemanden mit einer anderen Hautfarbe zu verlieben, weil dann der ganze traditionelle Background und Familie und nicht nur verlieben, sondern auch nur reden miteinander oder so. Das geht dann gar nicht erst. Nein, aber also, naja, auf einer Seite ist es schön, diese Traditionen und so, aber ich habe es auch, es gab so eine Ausstellung in NTK hier, Nationaltechnische Bibliothek. Und es war von irgendeinem schwedischen Künstler. Und genau wie immer heutzutage diese Flüchtlingswelle, Flüchtlingskrise und so weiter. Und es war so, also was heißt es eigentlich Tradition? Es ist schon ein paar Jahre her, aber da gab es zum Beispiel für Schweden, auch zum Beispiel für Holland, also diese holzene Schuhe traditionell sind. Oder wie du gesagt hast, für Deutschen vielleicht. Ja, für Bayern, egal, Lederhose oder Trachten und so weiter. Und du nimmst, will nicht sagen moderne Leute, aber junge Leute, wie viele Schweden haben hölzerne Schuhe, wie viele Deutschen haben Lederhosen oder Trachten und so weiter. Wir sagen, dass es unsere Tradition ist, dass wir es schützen sollen und so weiter gegen diese Immigranten. Aber who gives a fuck eigentlich? Wir sollen deutsche Kultur gegen Moslems verteilen, Lederhose, Oktoberfest, keine Ahnung. Es ist sowieso die Mehrheit der Leute nicht egal, aber die pflegen die Traditionen sowieso nicht. Ja, du kannst nicht sagen, ich gebe meine Tradition auf und dann lasse ich eine andere Tradition hier auf einmal zu. Das geht nicht. Nein, ich weiß, ich sage nicht, dass es deine Meinung war, aber viele Leute sagen es. Wir müssen es schützen. Es ist die Tradition von Deutschland, Schweden, Niederlanden, Tschechien, egal. Und man soll es schützen gegen diese neuen Einflüsse oder diese Auswirkungen von den Ausländern und so weiter. Ja, aber das funktioniert ja halt nicht. Sprache ist ja auch eine Tradition. Und Sprache entwickelt sich auch im Laufe der Jahrhunderte oder im Laufe der Jahre schon. Es gibt jedes Jahr Wort des Jahres oder so Sachen oder Ausdruck des Jahres. Es kommen immer wieder neue Wörter ins Wörterbuch rein und teilweise fallen auch irgendwelche Wörter wieder raus, weil man sie nicht mehr benutzt. Und deswegen macht es auch keinen Sinn, Lederhosen als Tradition zu schützen oder Schuhplattlertänze oder man kann die Tradition dann schützen, wenn man andere Traditionen genauso zulässt. Traditionell geben wir uns hier in Westeuropa zur Begrüßung die Hand. Der Araber zum Beispiel umarmt sich. Wenn ich also nicht akzeptieren kann, dass sich Menschen umarmen, dann sollte ich auch dann damit leben, dass ich halt nicht die Hand gebe, also dem Araber zum Beispiel jetzt. Ich muss nicht akzeptieren, dass er mich umarmt zur Begrüßung, aber ich muss ihm auch nicht meine Hand aufzwingen, wie es bei mir Tradition ist. Dann und sagen, hier, das ist Tradition bei uns begrüßt man sich so mit Handschlag. So, und ab sofort machst du das so. Verstehst du? Ich verstehe es. Naja, aber also ich bin nicht gegen die Immigranten, aber wir müssen es nicht vielleicht gleich Traditionen nennen, aber okay, anpassen, wenn ich sage, die sollen sich anpassen oder die sollen anpassen an das, was wir hier haben. Es klingt vielleicht so, dass die prinzipiell alles, was für sie natürlich ist, da, woher sie kommen lassen sollen und einfach alles, was wir hier haben, übernehmen sollen, das auch nicht. Nee, die können ja jetzt nicht auf einmal anfangen, Schweinefleisch zu essen zum Beispiel. Na klar, aber also wenigstens in gewissen Sachen sollen die sich schon anpassen. Und wo ist da die Grenze? Man darf dann nicht mit Burkini schwimmen gehen. Ist da dann schon die Grenze? Aber das kann man ewig drüber reden. Wo sind die Grenzen? Alles ist relativ. Okay. Kann man nicht einfach tolerant sein und sagen, okay, macht doch, was ihr wollt und wir machen, was wir wollen und Hauptsache, wir kommen einfach miteinander aus? Und wenn mich irgendwas an dir stört, dann komme ich zu dir rüber und sag: Pass mal auf, mir gefällt das einfach nicht, dass du hier vorne im Garten stehst und ein Schaf schächtest. Und ich bin hier nicht der Einzige, wir sind hier 30 andere in der Straße, denen das nicht gefällt. Würdest du dich bitte anpassen und dein Schaf im Keller schächten? Doch, also es geht, aber für mich eher, deine Idee ist so eher idealistisch, utopistisch. Die sagen dann... Sonst bin ich immer dystopisch. Sonst, die können dann sagen, okay, bei uns in Saudi-Arabien ist es noch normal, wenn ich also Mädchen in Minirock sehe, dass es Einladung zum Ficken ist, und wenn sie sich verteidigt, dann vergewaltige ich sie einfach und es ist normal. Aber bei uns ist es nicht normal. Es ist sogar gegen Gesetz. Dann sagen wir, okay, das kannst du nicht machen. Also ob man sich dann umarmt oder Hände gibt bei Begrüßung, das ist eine ganz andere Sache. Und es ist wie immer die Grenze. Also für mich Burkini, mir ist es scheißegal, die können auch in einem Zelt baden. Also wenn es immer noch irgendeine dieser hygienischen Standarde einbehalten sind. Also ich habe nichts gegen Burkini, aber dann, also dass die können auch auf den Tuch, den Hijab... Der vielleicht sogar hygienischer ist, weil die Haare nämlich verdeckt sind, wie wir früher ja mit der Badekappe schwimmen gegangen sind und heutzutage nicht mehr machen. Naja, also ich bin nicht gegen diese, ich weiß nie... Und ich werde nie die Unterschiede wie sie genau heißen, mich merken. Hijab, einfach wenn das Kopftuch, wenn das Gesicht zu sehen ist, die können auch, wie auch schon vorher gesagt, ein Zelt auf dem Kopf tragen. Warum, mir ist es egal. Muss das Gesicht zu sehen sein? Naja. Also meine Oma hatte auch Kopftücher. Und das Gesicht deiner Oma war nicht zu sehen? Doch, das Gesicht war zu sehen. Aber warum soll das Gesicht denn zu sehen sein? Muss man das Gesicht sehen? Wenn du zum Beispiel dich schminken möchtest, dann kann ich ja auch nicht sagen, du sollst nicht geschminkt rumlaufen. Das ist die philosophische Frage. Wo ist die Grenze? Du kannst ja dein Gesicht auch so schminken, dass du, was weiß ich, gar nicht mehr zu erkennen bist oder so. Also, nee, wie du schon sagst, was mit Gesetz zu tun hat beim Schächten oder bei der Vergewaltigung, klar, da sind wir uns alle einig. Ja, das war extrem. Man muss sich ans Gesetz halten. Aber Traditionen, die mit unseren Traditionen einfach nicht im Einklang stehen, ich weiß nicht warum. Warum? Also ich gehe davon aus, dass man die nicht unbedingt einschränken muss. Also ich bin jetzt nicht dafür, dass man Weihnachten umbenennt oder dass man irgendwelche Feste umbenennt oder so. Das ist Schwachsinn. Keine Ahnung, vielleicht ist es ein schlechtes Beispiel. Niemand fordert sowas. Ich hasse es zum Beispiel, obwohl es da normal ist, Italien, Spanien, Siesta zu haben. Dann gehst du durch die Stadt, der Wirt kann auch, ich habe es auch in Deutschland erlebt, da hat es mich aufgeregt. Also da gab es irgendein italienisches Restaurant. Ich wollte einfach sitzen. Ich denke, nur ein Bier trinken kann ich essen. Und der hat gesagt, nein, wir haben Siesta. Und ich war so, also es ist 2:30 nachmittags. Ihr seid sowieso hier. Es ist nicht so, dass ihr schließt und nach Hause geht. Ihr seid sowieso hier, aber sie verkaufen mir sowieso kein Bier, da sie Siesta haben. Aber okay, also dann war ich aufgeregt. Ich denke, hier, Deutschland, Mitteleuropa, egal, es ist nicht normal, Siesta zu haben. Aber okay, gebe ich dir recht, die sollen volles Recht dazu haben, und wenn es uns nicht gefällt, dann gehen wir einfach nicht dahin. Es gab ja mal diese gesetzlich vorgeschriebene Mittagspause zwischen 13 und 15 Uhr, wo Ladenlokale geschlossen sein mussten. Gab's? Die gab's mal. Und wann? Also lange her, oder? Ich glaube, das wurde so in den 80er Jahren wegliberalisiert. Mhm. Und da gibt es immer noch viele Dörfer und Städte, die das beibehalten, traditionell. Oder in Belgien zum Beispiel sind montags alle Geschäfte geschlossen. Mag sein. Aber einfach, ja, das ist auch die ewige Frage. Also was heißt eigentlich Freiheit? Meine Freiheit endet da, wo die Freiheit von anderen begrenzt ist oder eingeschränkt ist. Dass zum Beispiel wir zwei Raucher, so sagt man immer auch, dass man soll nicht in Kneipen, wo auch immer, rauchen, da wir stören dann andere Leute. Naja, wenn der Italiener sagt dann, okay, halbe des Tages habe ich zu, da ich Siesta habe, der soll es haben. Wenn ein Möslem in der Mitte von Vorlesung draußen geht mit dem Teppich und betet, er kann es machen oder sie kann es machen, egal. Aber dann diese irgendeine Mantinelsgrenze also zu haben, damit wir alle miteinander leben können. Was auch geht, ich denke, es ist wirklich nur so hysterisch oder war hysterisch und es ist eigentlich auch nicht mehr, okay, so blöd gesagt, okay, schon seit, keine Ahnung, 6 Monate gab es keinen Terrorangriff, das heißt, dass alles in Ordnung ist. Es ist nicht so, das ist wieder eine große falsche Vereinfachung. Aber okay, also es war vielleicht nicht richtig in diesem Zeitraum 1, 2, 3, 4 Millionen Flüchtlinge anzunehmen. Es gab Probleme, es gab Angriffe und so weiter und so fort. Es gab halt kulturelle Unterschiede, die klar, nicht klar waren. Klar. Na, und jetzt, okay, also wie viele sind hier nicht nur neu angekommen, sondern auch die hier schon seit Jahrzehnten sind, auch die Kinder, also sozusagen die zweite Generation. Es war auch damals die Angriffe in Frankreich oder in Britannien, die waren Bürger oder französische Bürger hier schon seit 25 Jahren, nur halt die Eltern kamen damals von Moment. Also was da jetzt in Frankreich passiert ist zum Beispiel, dass sich die ganzen Ghettos da, Straßenbrände und Autobrände und so weiter, das kannst du natürlich medial so aufbereiten und sagen, es waren Menschen mit Migrationshintergrund, die da rebelliert haben. Oder du kannst es medial so aufbereiten und sagen, ja, es sind die Menschen, denen wir keine Bildung ermöglicht haben, die wir in Ghettos gepfercht haben, die sich jetzt wehren. Klar. Und das war es ja im Grunde auch nur. Also was da in Frankreich passiert ist, sind Menschen, die wirklich in Ghettos gelebt haben, die jahrzehntelang in irgendwelchen Panalaks gelebt haben, also so Hochhäuser und so, oder Siedlungen mit Hochhäusern, die sich jetzt einfach gewehrt haben, weil sie vom Staat abgehängt wurden. Und die sind aufgestanden und haben dann halt ein bisschen rebelliert. Und was ist passiert? Nichts. Ja. Ja, es ist einfach so, okay, es gibt so wahrscheinlich Leute, deren das einzige Lebensziel ist, die Westzivilisation zu zerstören und so viel wie möglich weiße Leute umzubringen. Aber was ist der Anteil? Ich würde sagen, wenn es 0,1% ist von den Leuten, von diesen Kulturen oder diesen Ländern, die hier sind, wäre es vielleicht auch zu viel. Ja, okay, aber zum Beispiel auch jetzt, neulich habe ich gelesen, das gibt's jetzt diese, es gab in Deutschland, dass man die Familien zusammenbringen soll und das Gesetz wurde irgendwie abgeschafft oder gestoppt oder so. Also und, Familiennachführung. Ja, also hier gibt's zum Beispiel der Vater und die Mutter oder die Frau und die Kinder bleiben in Türkei, das ist nicht mehr erlaubt. Syrien. Na, die können auch auf dem Weg in Türkei sein. Egal, habe ich gelesen. Und auch die Schmuggler, die sicherlich die Leute nach Europa schmuggeln. Es klingt vielleicht übertrieben, ja, und es muss nicht wahr sein. Aber selbst die haben offensichtlich die Schmuggler gefragt und haben gesagt, jetzt, also nach dieser Vereinbarung mit Türkei, schmuggeln wir vielleicht mehr Leute zurück nach Türkei als in Europa. Da die Leute sagen einfach, eher sterben wir zusammen als leben getrennt. Also das, ich weiß nicht, ja, es ist nur so grobe Information, ich kenne mich nicht so gut aus, ich habe nicht recherchiert. Aber sagen wir mal, dass der Vater gelingt oder ist nach Deutschland gelungen, aber dann will er die Ehefrau und die Kinder auch nach Deutschland bringen, aber es geht nicht, Gesetze egal. Und er sagt, okay, dann gehe ich lieber zurück nach Türkei und bin mit meiner Familie in großer Gefahr und nicht so gute Lebensbedingungen, als hier zu bleiben, wie viele, das ist natürlich Rechtsextremisten und so weiter, sagen, okay, die sind hier nur wegen Geld. Die sagen dann, okay, scheiß drauf, scheiß auf deutsches Geld, ich gehe zurück nach Türkei zu meiner Familie. Die Türkei gilt ja als sicheres Land. Und deswegen kann man die ja schön dahin gehen lassen von der Regierung. Naja, okay, Syrien ist ein Unterschied, das ist Kriegszone, aber an ja, also dem... Von der Regierung her, Regierungsseite her aus kann man ja wunderbar sagen, ja, Türkei ist ein sicheres Land, da könnt ihr euch hingehen, dann gehen wir ruhig. Ne, so, bitteschön, hier auf eigene Kosten, hau mal ab. Geht auch nicht lange gut, weil irgendwann wird auch die Türkei voll sein und wir wissen ja alle, dass unser großer Zauberer Erdogan da auch nicht so der Held ist, dem man da vertrauen kann. Und der wahrscheinlich diesen Zuzug noch zu seinen Gunsten wandelt und dann nachher irgendwelche Krieger oder so großzieht. Also der macht mir ein bisschen Sorgen, dieser Mensch. Du hast schon wieder ein nächstes Bier geholt. Naja, da ist sowieso, ich denke, die Genusstemperatur ein bisschen höher, 8 bis 12, also müssen wir jetzt nicht. Abt 12 von St. Bernardus Abbey Ale. 10% Alkoholanteil, also fast prinzipiell wie ein Wein. Dazu wollte ich noch sagen, nur vielleicht, damit wir uns wieder über was anderes reden können. Vielleicht haben wir es schon gedeckt, ich weiß nicht, ob jetzt so online statt, oder nicht online, on air, da... Wir reden zu viel privat. Der schöne Argument von diesen, die gegen die Immigranten ist, ist immer so, warum bleiben die nicht in irgendeinem Nachbarland? Warum müssen die unbedingt alle nach Deutschland oder Schweden und so weiter? Oder zufälligerweise habe ich auch, ich denke, es war die Botschafterin in Lebanon, denke ich, die tschechische Botschafterin. Sie hat gesagt, es gibt 2,2 Millionen von, meistens von Syrien, Immigranten in Lebanon. Und Lebanon, ob ich mich richtig erinnere, ich habe es ausgesucht, an Fläche ist 10-mal kleiner als Tschechien. Also da gibt es selbstverständlich das große Thema, Europa, Deutschland, das in Deutschland, damals als Angela die eingeladen hat, 1 Million von den Flüchtlingen. Und Lebanon... Glaubst du, dass 2,2 Millionen Flüchtlinge im Libanon sich wohlfühlen und dort ein schönes Leben haben? Oder glaubst du eher, dass sie da so in Zeltlagern leben und nicht wissen, was sie mit sich anfangen sollen, den ganzen Tag eben nur so dahin vegetieren und sich wild und fremd vermehren und rumficken, wie du so gerne sagst? Na, selbstverständlich. Aber einfach, dass da, okay, man sagt, okay, 1 Million ist... viel, aber wie immer, alles ist relativ. Also Deutschland, ob ich mich richtig erinnere, von Geografie ist so so 6-mal oder 5-mal vielleicht größer als Tschechien. Und Lebanon ist noch 10-mal kleiner, also sagen wir mal 60-mal kleineres Land. Also wir hätten auch 120 Millionen aufnehmen können, meinst du? Nein, dass sie sagen, okay, es ist Problem, wir haben 1 Million von Immigranten oder Flüchtlingen. Und ein Land wie Lebanon, okay, da gibt es, wie du gesagt hast, keine guten Lebensbedingungen und ich weiß nicht, wie es das Land schafft. Und die haben da 2,2. Also, dass der natürliche Weg ist in die Nachbarländer. Soll ich dir sagen, dass ich immer, wenn ich mit irgendjemandem aus Deutschland telefoniere, den ich schon länger nicht mehr gehört habe, mich dann nachher erkundige, welche Probleme es mit Flüchtlingen gibt und mir alle sagen, du, eigentlich keine. Eigentlich haben wir keine Probleme. Also hier sind mal eine Zeit lang mehr Einbrüche gewesen, aber das können wir jetzt nicht unbedingt an Flüchtlingen festmachen. Links und rechts hört man irgendwas von Kriminalität. Ja, mein Gott, verstehe ich auch. Habe ich vollstes Verständnis für. Also, die werden auch in Deutschland in so komische Asylantenheime reingepfercht. Die dürfen nicht arbeiten. Die wissen den ganzen Tag nicht, was sie tun sollen. Und wenn die natürlich ein Angebot kriegen, mit, was weiß ich, Drogen verticken, ein bisschen Geld nebenbei zu verdienen, wer sagt denn da nein? Dann bist du doch genau da, wo du hin wolltest. Du bist aus einem armen Kriegsgebiet irgendwo hin, wo man dir Geld verspricht. Und ob das jetzt legal oder illegal ist, das zählt in deren Ländern nicht ganz so viel. Wenn du keine andere Möglichkeit hast. Nee, aber auch. Ja, du kommst noch von Westdeutschland. Also in Westdeutschland soll es schlimmer sein, also in diesen großen Städten. Nicht zum Beispiel wie Pegida, Dresden und so weiter. Also viel schlimmer sind die AfD-Scheiß-Nazi-Demonstrationen in Essen und Dortmund und die Übergriffe von denen. Da passiert viel mehr. Also die, verletzen oder töten wesentlich mehr Leute als die zugezogenen an Aufregungen in den Deutschland verursachen. Aber trotzdem wird halt von den Medien oft nur in eine Richtung berichtet. Wie zum Beispiel jetzt hier letztens, als in Prag der Ober von ein paar Ausländern zusammengeprügelt wurde. Ja. Ne, die Bilder zeigten sofort ein paar Dunkelhäutige und schon waren es Ausländer, die den Ober verprügelt haben. Und Ausländer war in Anführungszeichen gesetzt. Und habe ich mich bei dem Medium, was da gepostet hat, beschwert auf Facebook und gefragt, warum denn Ausrufezeichen? Entweder waren es Ausländer, dann braucht man keine Ausrufezeichen, oder man möchte suggerieren, dass es eine bestimmte Art von Ausländern war. Und also, dann nimmt man natürlich Ausrufezeichen. Also Anführungszeichen? Oder? Anführungszeichen, Entschuldigung, an Anführungszeichen, genau. Ja, meinst du diese Angriff von den Holländern? Genau, die ja zwei Pässe haben. Die ja irgendwo... Die kommen von Iran, denke ich, habe ich gelesen. Aber sind schon seit langem in Holland, also die lang sind genug auch in Holland holländische sind, um Bürger, Staatsbürgerschaft aber zu kriegen, stammen genau. von Iran. Also da fragt man sich halt auch, warum die Medien immer so dermaßen subversiv berichten, so dieses Framing benutzen, um halt irgendwas zu implizieren, so leicht unterbewusst. Nein, also ich würde eher sagen, dass die traditionellen Medienhäuser oder so eher an der Seite, wie man heutzutage so schön sagt, an der Seite von Establishment sind. Das eher ist, also dass die unterstützen diese Politik von Multikulti und so, würde ich sagen. Also dass eher die alternative Medien dann sagen, wieder wurde irgendeine Mädchen in Landkreis statt vergewaltigt, was teilweise oder vollständig ausgedacht ist. Also ich. Dann hast du aber eine komische Filterbubble, weil meine alternativen Medien sind eigentlich pro Multikulti. Okay, du folgst oder liest eher deutsche Medien oder deutsche, so, nicht tschechische. Okay. Tschechische traditionelle Medien sind mir jetzt bis auf CT1 nicht bekannt. Naja, okay, es kann aber vielleicht. Es gab vielleicht mal da Fronta, aber jetzt nach Babiš, man kann es nicht seriös betrachten. Was heißt das? Hat er das gekauft oder was? Doch, das ist das große Thema damals, 2012 oder so. Ach, das war das, was... Sie hat das komplette Medienhaus, sagt man Medienhaus oder Mafra gekauft, also Idnes, Mladá Fronta Dnes, Lidové Noviny, ich weiß nicht, ob auch Očko die Musik... Fernsehsender, okay, das ist keine Politik, aber sowieso. Aber selbstverständlich hat gesagt, nein, ich werde nicht den Inhalt beeinflussen. Da gab es diese Aufnahmen. Also es ist, ja, für die Deutschen oder nicht, die in Tschechien wohnen, es ist das meist gelesene, seriöse Zeitung. Man nimmt Blesk, das ist wie eher in Deutschland Bild, so richtig wahr oder ernst in diesem Sinne. Und er hat es gekauft und man kann es schon sehen. Also meine Eltern schon seit Jahrzehnten kaufen oder haben Mladá Fronta Dnes abonniert. Und ich habe es auch so eine Debatte mit denen gehabt. Also ihnen macht es nicht aus, erstens, dass ihr mit eurem Geld André unterstützt. Und zweitens, dass man kann auch merken, ja, also wenn es Sport ist, Kultur ist oder so, das sind mehr oder weniger Fakten. Das ist einfach, wenn Sparta gegen Slavia gespielt hat und Sparta hat gewonnen. Kann man nichts anderes berichten. Genau, aber da gab es auch so ein Gespräch mit Miloš Zeman, also und hauptsächlich, wenn man die Kommentare-Seiten liest, dann man kann sehen, dass die nicht objektiv, okay, deswegen ist es Kommentarseite oder Meinungsseite, wie heißt es auf wichtig Deutsch? Wichtig ist ja eher, also, was man nicht liest. Ne, daran macht man halt fest, was ein Medium, wie gut ein Medium ist. Und ich war da einfach zu Besuch und ich blätterte es nur durch und ich war so, ich bin so entsetzt davon. Es ist wirklich so eine Propagandazeitung von ihm, mehr oder weniger. Ich denke, die versuchen immer noch den Eindruck machen, dass die objektiv sind, aber ja, sind nicht. Ja, das ist ja so ein europäisches Phänomen auch, ne? In Ungarn oder in Polen ist ja nichts anderes. Da sind ja auch verschiedene Redaktionen geschlossen worden und von den Machthabern, von diesen Autokraten. Aber ich wollte selbst oder Trump hatte immer das Gefühl, oder dass wir immer noch nicht so weit wie Ungarn und Polen sind, aber wir sind langsam so weit und man kommt so in die Richtung, man gehört also schon dazu. Das ist in Deutschland ist es zum Glück anders. Da gehören die Medienhäuser nicht den Politikern, sondern da gehören den Medienhäusern denen, die die Politik machen, nämlich Bertelsmann und Springer. Das sind so die beiden großen Player. Und das sind auch die, die wirklich die Politik in Deutschland bestimmen. Naja, auf einer Seite denke ich, dass es prinzipiell nicht schlecht ist. Man hört es oder weiß, dass es auch in England oder in Vereinigten Staaten ist. Dann einfach bestimmte Zeitungen oder Fernsehsender eher linksorientiert sind oder eher rechts. Und das ist wenn's normal. Wenn es private sind, ja. Deswegen bin ich ja für diese staatlichen Fernsehsender, die neutral berichten. Aber die sind wenigstens nicht also Besitz von den Politikern. Genau. Also dass dann, keine Ahnung, Guardian eher für Labour Party ist und New York Times, okay, das ist wieder amerikanisch, aber nur für das Beispiel eher, was ist das zweite, konservativ ist. Ich finde es relativ in Ordnung. Die haben irgendeine Weltzeitung-Meinung und also stimmen dann eher der eine Seite zu oder der andere Seite ist zu. Ist ja auch vollkommen legitim, ja. Aber wer unser schöner STB-Premier, also besitzt so ein mächtiges Medienhaus und man kann sieht, dass es also tendenziell ist, dann ich denke, es ist nicht in Ordnung. Ja, das ist halt so die Berlusconi-Methode. Ne? Der hat ja wunderbar dann gezeigt, wie man das macht, einen ganzen Staat umzukrempeln, indem man die Medien besitzt. Und heutzutage war es wahrscheinlich Orban in Ungarn und in Deutschland zum Beispiel die größten Sender, RTL, RTL 2, Super RTL, Vox, gehört alles der Bertelsmann-Gruppe. Und Bertelsmann sind die. Und das ist irgendein Milliardär oder wer ist das oder wer besitzt eine, das? Das ist eine Stiftung. Das ist eine Frau, die dieser Stiftung vorsitzt und sie zusammen mit der Friede Springer, die halt das Axel Springer Haus hat, wo Bild und ja, bei uns haben die unter Springer ist auch Sport und Blesk diese. Und die beiden sind die beiden mächtigsten Frauen in Deutschland. Denen gehören halt die kompletten Medien. Die bestimmen, was gesendet und beziehungsweise was nicht gesendet wird. Welche Nachrichten kommen und welche Nachrichten nicht kommen. Damit machen die halt Politik. Und Bertelsmann hat dann zum Beispiel auch noch ein eigenes Verlagshaus. Die verlegen also Bücher. Die sitzen in den Ausschüssen drin zur Bildungspolitik. Das heißt, die werden in den Ausschüssen verhandeln, welche Bücher in den Unterricht kommen. So kann man sich natürlich schon von klein auf seine Leute großziehen und schon vom Grundschulalter bestimmen, welche Bücher durchgenommen werden, welche Medien nach der Schule geguckt werden, indem man schönes Kinderprogramm macht, schönes Kinderprogramm mit ganz viel Werbeunterbrechungen, um Konsum anzuregen, um halt ein dummes Volk großzuziehen. Und da sind wir wieder bei dem dummen Volk, wo wir ja vorhin schon mal waren. Na, du brauchst halt ein dummes Volk. Eins, was arbeiten kann. Das intelligente Volk kann nicht arbeiten. Das intelligente Volk muss Fortschritt machen, muss studieren, muss forschen und so weiter. Aber du brauchst auch die Maschinen herstellen. Jetzt können wir das Ganze natürlich mal ein bisschen weiterspinnen. Was machen wir denn, wenn wir jetzt Roboter haben, die das dumme Volk ersetzen? Putzfrauen brauchst du nicht mehr als Saugroboter. Putzroboter. Also mittlerweile auch die Kassierer oder Kassierinnen, ja. Ja. Auch wobei heutzutage. Wir hier nicht sagen wollen, dass Putzfrauen oder Kassierer dumm sind. Die sind strunzdumm nämlich. Aber prinzipiell sind die ziemlich leicht ersetzbar. Überflüssig. Okay, ja, ich wollte es nicht so. In der Gesellschaft sind sie teilweise echt überflüssig. Schlecht sagen, aber naja. Busfahrer, Tramfahrer, LKW-Fahrer, alle demnächst überflüssig. Wir haben selbst lenkende Autos. Oder haben noch nicht, aber werden haben. Was machen wir denn mit denen in der Gesellschaft? Das ist die Frage. die werden alle arbeitslos werden. Wir können denen die Möglichkeit geben, sich selbstständig zu machen und Bier zu brauen und die 5-millionste Bierbrauerei in Tschechien aufmachen. Was machen wir mit denen? Was machen wir denen? Also plötzlich sagen wir in Deutschland, gibt's 40 Millionen Leute, die man eigentlich nicht braucht oder in dem Arbeitsprozess nicht braucht. Ja, Kinder und Alte ausgeschlossen. Ja, was machen wir mit denen? Wir müssen denen, glaube ich, ein bedingungsloses Grundeinkommen geben. Das ist auch das Thema heutzutage, ja. Ich glaube, das ist so die einzige Lösung, die wir haben. Ansonsten, ja, Sozialhilfe. Ja, lassen wir sie schön unten am Rande der Gesellschaft. Bloß nichts nebenbei verdienen, dürft ihr nicht. Und wenn ihr was nebenbei verdient, dann ziehen wir euch das von der Sozialhilfe ab. Das ist, glaube ich, jetzt durch. Das Thema haben wir gehabt. Das haben wir 20, 30, 50 Jahre durchexerziert. Also bleibt uns nur noch das bedingungslose Grundeinkommen zum Ausprobieren. Und damit schaffen wir natürlich Chancen, dass die sich dann auch verwirklichen können und vielleicht auch dann einen Job finden, der ihnen Spaß macht oder sich irgendwie dann doch selbstständig machen können. Ich habe gelesen, heutzutage sind es natürlich nur Experimente an kleinen Gruppen, aber dass es jetzt neulich in Finnland abgeschafft wurde. Ich weiß nicht, wie lange es war, 1200 Leute irgendwie ausgesucht, die haben, weiß nicht wie viel, 800 Euro bekommen, einfach diese bedingungslos, oder wie heißt es auf Deutsch? Ja, und es wurde jetzt abgeschafft. Ich denke, es gibt noch keine offizielle... Ja, 800 Euro sind auch nicht genug. Naja, also ich... 800 Euro sind nicht genug. Also du, wenn du deinen Monatsverdienst, deinen jetzigen Netto-Monatsverdienst nimmst, bist du bei... durchschnittlich 1.300 Euro in Deutschland, 1.400 Euro vielleicht. Da musst du mindestens hin mit dem bedingungslosen Grundeinkommen, wenn nicht sogar noch auf 2.000 Euro erhöhen. Die werden dem Millionär nichts tun. Die interessieren den nicht. Der wird die vielleicht sogar spenden. Vielleicht. Vielleicht wird ja auch jemand hingehen und sagt, ja, ich habe einen guten Job, ich verdiene gut, ich brauche keine 2.000, ich gebe die nochmal jemanden. Hat irgendjemand 4.000? Oder, ja, und du musst schon dafür sorgen, dass jemand absolut nicht arbeiten braucht und trotzdem alle Rechnungen bezahlen kann und am Leben teilnehmen kann. Sowohl am kulturellen als auch am sozialen Leben. Prost. Was haben wir denn da Leckeres? Ja, ich habe es hier San Bernardus Abbey Ale. Extra Strong Beer. Das riecht aber interessant. So bei Delirium Tremens, bei dem Rosa Elefanten hatten wir Strong Beer, jetzt haben wir Extra Strong. 0,4% Unterschied oder so. Das riecht interessant. Wie? Und schmeckt. 1,5% Unterschied. 1,5%. Und schmeckt. Würzig. Stark. Nicht mehr so richtig bierig. Kommt schon so in so eine Sherry-Art rein. So. Mag sein. Ich denke, ich habe noch nie Sherry gehabt. Sherry ist halt ein starker Wein und hat 30-40%. Mhm. 34% oder so. Ja, ich kenne es also theoretisch. Ich weiß, dass es existiert, aber ich hatte es nicht. Aber es hat auch so eine Konsistenz. Es ist so sehr cremig irgendwie. Nicht so, ja, stuckst du mal runter und kannst du dir wegputzen, sondern ist eher so, extra so Geräusche machen jetzt so. Ihr wisst, was ich meine. Es bleibt im Mund stecken. Ist aber nicht so fruchtig im Mund stecken, sondern eher so, nicht torfig, aber ihr wisst, was ich meine. Es gibt da torfigen, so was, ja, davon. Ja, ist nicht schlecht. Zusammen mit einem leckeren Whisky wird das jetzt wahrscheinlich eine gute Kombination abgeben. Und mit den leckeren hier zum Knabbern Dinge, Kekse, wie heißt das? Cracker. K-R-E-K-R. Cracker. Um wieder zurückzukommen und den Kreis zu schließen. Ketchup. Ja, zusammen hatten wir schon off-air die Debatte, oder? Dass ich mehr oder weniger nicht dran glaube, dass es funktionieren wird, und du hast mich überzeugt, dass es vielleicht doch funktionieren kann? Oder es war mit jemand anderem? Es kann nur funktionieren, wenn du genug Geld vom Staat kriegst. Und dann ist er. Aber das ist wieder wie immer. Das ist relevant. Was ist genug? Okay, also, du kriegst 2000. Was du kann musst auch so viel Geld kriegen, dass du überleben kannst und dass du am sozialen und kulturellen Leben teilnehmen kannst, ohne dass du Abstriche machen musst. Also du musst einfach ein gutes Durchschnittseinkommen übertrumpfen. Dass jemand auch sich was leisten kann und investieren kann. Und wenn ich jetzt ab nächsten Monat mein Geld kriegen würde, so viel, dass ich wirklich genug habe, um meine Rechnungen zu bezahlen und ins Kino zu gehen, ins Theater zu gehen, mir ein Bier leisten zu können, mir meinen Tabak leisten zu können, und ich müsste mir um nichts mehr Sorgen machen, dann würde ich vielleicht einen Monat oder zwei oder drei hier sitzen und mir Gedanken machen, mein Gott, ich kann doch noch so viel anderes. Ich habe doch noch so viel Potenzial in mir. Ich kann doch mal ein paar Stunden die Woche einem Podcast widmen, wo ich mich dann vorher drauf vorbereite und den Podcast dann zu Geld machen. Oder ich kann zum Beispiel anfangen zu schnitzen und Schnitzereien verkaufen. Oder ich kann backen und Backwaren verkaufen. Und somit kann ich dann noch mehr zur Gesellschaft beitragen, weil je eben mehr Geld ich habe, desto mehr Geld kann ich natürlich ausgeben. Dazu muss natürlich von der Bank Sorge getragen werden, dass die Zinsen niedrig sind. Und jetzt kommt das Problem. Wenn die Zinsen niedrig sind, dann spart keiner mehr. Dann investiert auch keiner mehr, weil dann wird die Investition zu hoch, weil du kannst dir dann jede Menge Geld leihen. Kommt mein volkswirtschaftliches Verständnis gerade durcheinander. Ich kenne mich da gar nicht aus. Also du kannst sagen, was du willst, ich werde nur zunicken. Aber ich verstehe, was du sagen willst. Ob die Zinsen hoch oder niedrig sein sollen, das ist eine andere Frage. Aber die Zinsen an Sparen niedrig und die Zinsen an Leihen groß. Genau, das wäre optimal. Oder zumindest so hoch, dass trotzdem noch Investitionen getätigt werden können, wie Häuser bauen und Straßenreparatur und so. So Sachen müssen natürlich. Naja, okay, aber ganz bescheiden gesagt, wir sind die anspruchsvolle, intelligente Leute. Dann hast du die Putzfrauen, Traktorfahrer und so weiter. Ja, aber selbst die Putzfrau kann vielleicht Nageldesignerin werden oder Friseurin. Oder sie kann gut kochen. Und sie sagt, warum? Also ich kriege meine 2000 Euro, vorher als Putzfrau hatte ich 800 Euro, jetzt habe ich mehr als doppelt so viel als vorher, warum soll ich mich bemühen? Du willst doch nicht den Rest deines Lebens lang dich auf der sozialen Hängematte ausruhen und nichts tun. Ich nicht, vielleicht 3-5%. Aber ich denke, also viele Leute. Nein, die Leute gehen dann ein, der Mensch braucht eine Aufgabe, der Mensch sucht sich freiwillig eine Aufgabe. Und wenn er nur schöne Gärten anlegt oder für den Nachbarn die Hecke schneidet, weil er eh gerade Zeit hat, weil er hat ja Geld. Du denkst, dass das wirklich funktionieren kann? Ja. Und wie weit denkst du, dass wir von das Problem in meiner Sicht diese utopistische Welt sind? Also ob es in 10, 20, 50, 100, okay, da sind wir wieder nah an diese Bevölkerungswanderung und Kriege sind, aber dass es in 10 Jahren so funktionieren kann, denkst du? Ja, die Frage ist halt, jetzt stell dir vor, Deutschland würde sagen, okay, alle Bürger kriegen so ein bedingungsloses Grundeinkommen, 2000 Euro. Dann hast du natürlich das Problem, dass momentan eine Reise-, Arbeits- und Zuzugsfreiheit innerhalb der Europäischen Union gilt. Es wird garantiert passieren, dass sich dann Leute finden werden, die in wesentlich weniger oder in wesentlich ärmeren europäischen Ländern wohnen, dafür hart arbeiten müssen, um überleben zu können, die dann sagen, ja gut, dann Auto und ab nach Deutschland. Da muss man dann auch Regelungen für finden. Das ist alles nicht so einfach, so ein System umzustellen. Das okay, ist eine komplette Systemumstellung. Dann dachte ich, dass die ganz einfache Lösung wäre, aber vielleicht auch nicht. Ich weiß nicht, ob es nicht funktioniert. Es ist nur alles nur rein theoretisch. Ich dachte, dass du darauf willst, dass alle anderen Länder es prinzipiell auch einführen müssen, um nicht die Bürger zu verlieren. Da wenn dann halt einfach 20% dann Französin oder Spanier und so weiter plötzlich entscheidet, wir gehen alle nach Deutschland, da kriegen wir 2000 Euro einfach so, dann Spanien sagt, okay, entweder verlieren wir Hälfte der Bevölkerung oder machen wir es so wie in Deutschland, dass die Länder sozusagen gezwungen werden, es auch ja nicht, einzuführen. Ne? Kannst ja schlecht. Also selbst den Euro konnte man ja niemanden zwingen, den Euro einzuführen. Du musstest halt dazu treten und sagen, ja, wir wollen den Euro einführen 2002 oder später. Nein, also es soll kein Zwang sein. Oder die müssen sagen, okay, entweder verlieren wir die Bürger oder machen wir es so wie Deutschland. Ja, das wäre dann natürlich eine Sache, wo man sagen könnte, okay, Deutschland macht das als allererstes und die anderen Länder ziehen nach. Oder Deutschland, Frankreich, Italien machen das als allererstes und die anderen Länder ziehen nach. Weil sie merken, dass sie halt Bürger verlieren. Und in den paar Jahren, bis die nachgezogen haben, müssen halt Deutschland, Frankreich und Italien leiden, weil sie halt so viel Zuzug haben. Bis es so weit kommt, muss die Europäische Union wahrscheinlich erstmal mehr Macht aufbauen. Die haben ja in den letzten 20 Jahren extrem viel Macht aufgebaut. Das ist ja so an vielen Leuten etwas vorbeigegangen. Ist immer lustig, wenn man sich mit den Leuten unterhält. Ach, Europäische Union, die haben doch nichts zu sagen. Ja, nee, scheiße, die haben jede Menge zu sagen. Die kommunizieren das nur nicht so unbedingt. Die lassen uns so wunderschön im Glauben, dass wir alles nationalistisch regeln können und Brexit machen können und so Geschichten. Brexit wird sowieso nicht funktionieren. Wie meinst du es jetzt? Dass ja, die wirklich dann doch sagen, okay, haben wir festgestellt, dass es doch nicht geht, wir bleiben in der EU? Bis vor einigen Monaten hat sich noch niemand darum Gedanken gemacht, dass dann die britischen Führerscheine auf dem europäischen Festland ungültig wären. Also sie kommen jetzt damit, dass doch tatsächlich noch Arbeit irgendwo ist. Ja, und nach 2 Jahren. Und sie werden auch noch später feststellen, dass dann noch einige Sachen offen sind, die nicht funktionieren. Wo man dann Ausnahmeregelungen finden muss und so. Naja, aber dann schon von Anfang an wird drüber geredet. Ich weiß nicht, wie es also dann nicht mehr auch auf Tschechisch, auch nicht auf Deutsch, aber einfach, wenn die Bedingungen nach dem Austritt nicht geregelt werden, dann bleiben die einfach sozusagen ungeregelt. Und das ist dann meistens einfach schlecht für die Bürger der Großbritannien kommt, dass die einfach, okay, wenn es nicht geregelt wird, dann wird alles abgeschafft und dann habt ihr halt Pech. So habe ich es gehört. Okay, wenn wir uns nicht... Ja, das funktioniert ja halt für uns, aber nicht für die Briten. Ne? Also naja, okay, aber es war ihre Entscheidung. Also wenn ihr so... Okay, ich will nicht so, dass ich so ein Egoist bin, dass ich sage, okay, es ist ihre Entscheidung, mir geht es nicht an. Aber okay, also die... Ja, was machen wir denn mit denen, wenn die auf einmal kein Geld mehr haben, wenn das Pfund nichts mehr wert ist? Weil sich niemand mehr auf Britannien verlassen kann. Was machen wir mit denen? Ja, was macht denn die Welt mit Britannien, wenn die auf einmal wie Griechenland damals pleite sind? Wer hilft denen denn dann, wenn die pleite sind? Ich gehe davon aus, dass niemand. Glaubst du? Keine Ahnung. Wir als ex-europäische Freunde könnten doch sagen, kommt doch wieder zurück. Wir helfen euch, aber zu unseren Bedingungen. Die werden einfach ärmer, aber ich gehe nicht davon aus, dass die bankrottieren oder pleite gehen. Ich gehe davon aus nicht, dass die pleite gehen. Der Reichtum kann sinken um 5%, 10%, 30%, aber die werden nicht pleite gehen als Staat. Denke ich, als Land. Wenn da also gewisse Sachen nicht geregelt sind, dass das Vertrauen immer noch groß ist, die Banken gehen jetzt schon aus Großbritannien weg oder Firmen verlassen Großbritannien, die Arbeitslosigkeit wird extrem steigen, also der Staat wird pleite gehen. Das ist vorherzusehen. Das kannst du jetzt schon so genauso vorhersehen wie das Amen in der Kirche. Okay, ich bin nicht so gut in Wirtschaft oder so. Ich denke, so schlecht wäre das nicht. Auch heutzutage. Sie haben nichts zu exportieren. Sie haben irgendwie einen großen Hafen irgendwo in Sellafield da. Sie haben ein bisschen Atomstrom. Aber sie haben doch nichts. Die Kohlenminen haben sie zugemacht. Industrie haben sie nicht. Sie müssen im Grunde Handel treiben mit nichts. Und womit wollen sie Handel treiben, wenn die Gesetze nicht geregelt sind? Wer vertraut denen noch? Niemand. Also was denkst du, dass passiert? Das ist dann. Die sind verdammt dazu, pleite zu gehen. Und wir als ex-europäische Freunde und der Ami oder der Russe oder wer auch immer, wird sich dann England unter den Nagel reißen. Vielleicht auch der Chinese. Irgendjemand wird sich England unter den Nagel reißen. Großbritannien. Okay, und? Na, entweder wir helfen denen und sagen, kommt zu uns, wir lassen euch wieder rein, aber zu unseren Bedingungen. Oder aber der Chinese geht hin und sagt, okay, hier, ihr braucht Geld, wir kaufen das Land. Und was natürlich den Chinesen mit Hongkong ganz gut kommen würde, ganz gut gelegen kommen würde. Und die suchen ja sowieso jede Menge Land. Die haben ja schon Ostafrika aufgekauft. Somalia zum Beispiel ist chinesisch inzwischen. Das habe ich auch gelesen, ja. Ja, so die Chinesen expandieren wie die Weltmeister. Die kaufen sich einfach die Länder. Die haben Geld genug. Also was denkst du, dass jetzt zu passieren ist? Schluss ziehen. Also die glauben, dass die es überleben. Ich denke, die Mehrheit ist sowieso davon überzeugt, dass es ein guter Schritt ist. Die Mehrheit davon ist aber nach dumm. Anderthalb Jahr oder zwei Jahren haben die herausgefunden, dass es nicht so einfach ist, wie die Werbung oder die Propaganda gesagt hat. Aber ich höre wenigstens davon nicht oder lese davon nicht, dass 2 Millionen Leute demonstrieren an den Plätzen oder so, okay, wir haben Scheiß gebaut, bleiben wir doch in Europäische Union. Die finden jetzt heraus oder stellen jetzt fest, dass es komplizierter sein wird, als sie dachten. Und glauben immer noch, dass sie es schaffen werden. Aber die wollen sowieso weg. Ja, aber sie glauben halt immer noch, dass sie es schaffen werden. Und was, also... Glaubst du, dass sie es schaffen werden? Die werden ärmer, aber die schaffen es. Wie gesagt, ich denke, die schaffen es. Ich habe da keinerlei Vertrauen in die Zukunft Großbritanniens. Der große Imperial wird endlich in die Knie gezwungen und Irland wird endlich befreit. Und Schottland. Und Schottland kann sich endlich frei machen. Ja, wer weiß. Wer bis hierhin zugehört hat, kann ja mal was in die Kommentare schreiben. Würde ich gerne mal wissen, wie eure Meinung da ist. Aber wir hören noch nicht auf, also keine Sorge, wir haben noch mindestens ein Bier. Genau, ein Bier. Naja, aber auch wenn, okay. Ich gebe zu, dass ich, als du es so die Idee vorgestellt hast, war ich so, okay, scheiß drauf, mir egal. Aber, naja, Großbritannien war immer eher separatistisch oder so von Europa. Okay, wir sind nicht am Land oder am Kontinent, wir sind eine Insel, dann immer so ein bisschen separatistisch, aber immer so ein Bestandteil der Geschichte und so. Man dann auch vielleicht trotzdem sagen soll, okay, sie wollten uns verlassen. Es war eine schlechte Entscheidung, wie jetzt zu sehen ist. Wir retten euch oder ihnen doch. Also vielleicht doch soll man die auch retten. Oder was passiert, wenn die pleite gehen? Es ist alles heutzutage, man hört es, also Großbritannien ist deutlich wichtiger oder mächtiger oder ökonomisch stärker als Griechenland. Auch so ein, so blöd gesagt, so ein aber blödes Land und unwichtiges Land wie Griechenland. Griechenland hat wenigstens Olivenöl. Ließ Europäische Union nicht fallen. Es war nicht so, scheiß drauf, niemand interessieren Griechen, wir lassen die fallen. Nein, wir alle oder hauptsächlich die Eurozone, wir checken vielleicht nicht so viel. Ich weiß auch jetzt nicht, wie genau es war. Ihr habt nichts auch für Griechenland bezahlt. Auch Griechenland ließen wir nicht fallen. Also dann, okay, man kann sagen, okay, die wollten weg. Brexit, jetzt sind die nicht mehr ein Teil von Europäischer Union. Aber sowieso nicht nur irgendwie Geschichte bezogen, aber auch heutzutage sind die ökonomisch stark genug und so weiter, und heutzutage nach der Globalisierung und alles ist alles so verbunden, dass auch wenn wir Großbritannien fallen lassen, auch wir alle werden irgendwie ärmer oder Krise kommt, da alles ist verbunden heutzutage, oder dann verlieren die deutschen Banken oder die französischen Banken oder die italienischen Banken, die haben auch 15, 20, 50% von dem Geld in Großbritannien investiert. Wenn wir Großbritannien fallen lassen, dann müssen alle Bürger das prinzipiell bezahlen. Dieses "das müssen dann die Bürger alle bezahlen" ist ja nur ein Spruch. Ich habe noch keinen Bürger gesehen, der irgendwo zur Bank gegangen ist und gesagt hat, okay, ich schulde euch jetzt 2.367 Euro, hier habt ihr die. Geld ist nur ein fiktives Produkt. Wir haben es uns zwar so gemacht, dass wir es anfassen können, in Münzen und in Scheinen und teilweise in Kreditkarten, aber letztendlich schon die Kreditkarte müsste einem ja nachdenklich machen und sagen, okay, da ist irgendwie nur so eine Zahl auf einem Computer, die sagt, ich habe jetzt so und so viel Geld zur Verfügung. Also Geld ist nur ein fiktives Produkt, und die Menge an Geld, die ein Staat zur Verfügung hat, ist auch nur ein fiktives Produkt und kann beliebig erhöht werden. Ja, okay, ich gebe zu, diese finanzielle Welt, wenn wir es so groß nehmen, wie wir jetzt drüber sprechen, ist für mich zu abstrakt. Wenn wir sagen, Griechenland hat 80 Milliarden Euro Schulden, stell dir mal 80 Milliarden als Zahl vor. Das sind eine 8 mit 10 Nullen hinten dran. Und woher sollen diese 80 Milliarden kommen? Von dem Bürger, von seinen Steuern? Werden auf einmal weniger Straßen bezahlt, weniger Schulen gebaut oder weniger Schwimmbäder geheizt? Ja, werden, aber nicht aus dem Grund. Die Zahlen, die wir da einsparen, indem wir weniger Schulen bauen und weniger Geld in Bildung investieren und so, der packen wir woanders hin, da geben wir in Industrie und Rüstung aus. Die Banken kriegen ihr Geld, indem sie die Zahlen einfach generieren. Sie machen einfach das Geld. Die amerikanische Zentralbank ist da ein bestes Beispiel. Die drucken nämlich einfach Geld nach. Die machen es physisch und sagen, okay, wir machen da jetzt Scheine draus. Dann kommt immer so eine Sache mit, ja, aber dann ist ja Inflation, dann ist das Geld ja weniger wert und so. Ist immer eine Sache der Kommunikation. Wenn keiner weiß, ist das Geld auch nicht weniger wert, oder? Wenn du das nicht weißt, betrifft dich das nicht, dann kostet dein Rolex morgen immer noch 3 Kronen. 2. Oder so, nicht 3 Kronen. Da gibt es 50% Inflation. Ich weiß, was du sagen willst, das war nur ein blöder Scherz. Naja, aber wie gesagt, das ist dann für mich dann zu abstrakt. Also man denkt immer, oder so wird es gesagt, ja, es ist nicht schlecht, dass die 80 Milliarden Euro, das Griechenland verzahlt wurde, egal ob es 10, woher 20 kommen die oder 100. 80 Milliarden denn? Deutschland muss 20 Milliarden aufbringen oder so. Ja, wie machen die das denn? Ja, die leihen sich das Geld. Okay, wo leihen sie sich das denn? Ja, bei der Bank. Und woher hat die Bank das Geld denn? Ja, die Bank sagt einfach, ich habe das Geld, ich leih es dir. Hier, ich druck's mal eben kurz und leih es dir. Und da sie es nicht drucken brauchen, es ist ja auch nur Geld im Falle eines Falles, das ist ja noch nicht mehr richtiges Geld. Das ist ja nur, wir müssen das bezahlen, wenn das und das und das eintritt oder das und das und das nicht eintritt. Und das müssen wir auch nicht sofort bezahlen, sondern das können wir in so und so für zig Jahren in Raten bezahlen. Und in der Zwischenzeit wird aber dann irgendwie Handel mit dem Land getrieben, was das Land wieder in den Ruin treibt, dann wird dem Land mal halt eben ein U-Boot oder 2, 3 mehr verkauft. Ja, das kostet dann mal wieder ein paar Millionen und die kriegst du halt, das, was du im Monat sonst zahlst, kriegst du halt dann in dem Moment zurück. Das ist alles nur auf dem Papier, das existiert nicht, das Geld, das wandert überhaupt gar nicht hin und her. Da ist keiner mit einem schwarzen Aktenkoffer, der von Deutschland 20 Milliarden nach Griechenland trägt. Okay, ich verstehe es, ich gebe dir zu, aber da habe ich nicht so viel zu sagen. Das wird uns, wie gesagt, das ist für mich zu abstrakt oder unvorstellbar. Es wird gesagt, weil wir diese 20 Millionen aufbringen müssen, müssen wir die Steuern erhöhen oder müssen wir weniger Geld in Bildung investieren und weniger Geld in Straßen investieren. Was einem aber nicht erzählt wird oder was nur hinter vorgehaltener Hand erzählt wird, ist die Tatsache, dass Rüstungssubventionen steigen, dass die Rüstungsindustrie gefördert wird, dass wir mehr Geld in Panzer und Waffen und Cyberabwehr stecken. Das Geld wird einfach nur anders kanalisiert. Und? Was ist damit? Okay, es kann so funktionieren. Dass das Geld auch zum Beispiel in Bildung investiert werden könnte. Ja, also das, was jetzt an Straßen und an Bildung fehlt, könnte man zum Beispiel wieder in Straßen und in Bildung reinstecken und von der Rüstungsindustrie wegnehmen. Ich habe zum Beispiel heute gelesen, dass die tschechische Armee neue gepanzerte Fahrzeuge kaufen will. Und dass die Firma Rheinmetall da wohl ein Angebot abgegeben hat. Und unter gepanzertes Fahrzeug musst du dir jetzt nicht eine Limousine vorstellen, sondern schon so ein kettengetriebenes Gerät. Dieser Transporter. Oder? Was aber dann kein Schussrohr oben drauf hat wie so ein Panzer, sondern aber so aussieht wie so ein Panzer, mehr oder weniger. Ja, da müssen wohl irgendwie jede Menge von diesen... Angeblich müssen jede Menge von diesen Sachen erneuert werden. Mhm. Und lustigerweise, weil der amerikanische, was war denn das für ein Typ? Irgendwie so ein amerikanischer Fritze war doch hier in Prag. Ja, der Ryan, wie heißt er? Der von der House of Congressmen, keine Ahnung. Also der Republikaner, der ja, der hat ja irgendwie gesagt, vorsitzt, so, der hat ja irgendwie gesagt, dass die Armee nicht gut genug sei, um die NATO-Außengrenze zu verteidigen oder die NATO-Grenzen zu verteidigen. Warum ich nicht, wobei ich nicht weiß, warum hier eine Grenze sein sollte, weil die NATO geht noch weiter. Wir sind also mittendrin, ja, aber die erwarten wahrscheinlich, dass die ersten Länder überfallen werden und wir dann, ne? Und dass auch die Straßen hier zu schlecht wären, um eine Armee ordentlich von einem Land ins nächste Land transportieren zu können. Das habe ich auch eigentlich gelesen oder gehört, ja, dass die auch, wenn die dann die Armee oder diese Infrastruktur, aber einfach die Fahrzeuge und so weiter transportieren wollen, egal ob von Frankreich nach Lettland oder Litauen, die da zum Beispiel nah an Russland sind, das ist prinzipiell, wenn ich nicht möglich wäre, dann schwer wäre oder zu langsam wäre, da die Infrastruktur nicht genug ist oder hochentwickelt ist und so weiter. Ja. Hat der Amerikaner mal dafür gesorgt, dass die Firma Rheinmetall jetzt jede Menge Geld macht, sehr wahrscheinlich, wenn das Angebot angenommen wird. Also irgendjemand wird da garantiert mit Geld verdienen, mit diesem einen Besuch. Naja, und? Was willst du jetzt damit sagen? Wenn es eine Straßenbaufirma ist. Ah, lass mich überlegen, welche ist denn die größte Straßenbaufirma hier in Europa? Strabag, die hier in Tschechien oft genug zu sehen sind. Eine deutsche Firma. Mhm. Der Amerikaner scheint die Deutschen aber echt zu mögen. Was mag denn da wohl abgehen? Was mag der sich dabei wohl gedacht haben? Das wäre interessant zu wissen, wer sich da bereichert und wer da wen zu sponsern vermag. Wusstest du eigentlich, dass man Bier brauen kann ohne Hopfen? Kann man? Also das ist eine der Grundregelungen, oder? Wenn es ein Bier ist, muss da Hopfen sein. Zumindest wenn es nach dem deutschen Reinheitsgebot geht. Naja, okay, also wie jetzt offizielle irgendwie Definition von Bier ist, weiß ich auch nicht, aber muss da Hopfen sein, oder? Sonst ist es kein Bier. Ja, ich meine, der Hopfen macht natürlich den Geschmack und die Haltbarkeit und garantiert die Haltbarkeit auch, ne? Ja, also auch heute haben wir drüber gesprochen, dass es eigentlich nicht um Geschmack geht, egal ob es Lambic ist oder Gose oder Barley Wine. Also es kostet überhaupt nicht wie ein Bier, aber es ist doch ein Bier. da also in Hopfen muss. Also es ist okay. Deutsches Reinheitsgebot ist nur, wie es ist, Hefe, Hopfen und Wasser. Ja, aber Moment, beim Ale zum Beispiel, beim klassischen Ale ist kein Hopfen drin. Wie kein Hopfen? Doch. Beim klassischen Ale ist kein Hopfen drin. Das wird dann nachher nachgehopft und dann ist es halt so ein IPA oder so. Okay, dann wird es vielleicht nachgehopft, aber gibt es da Hopfen, oder? Wie gesagt, das klassische Ale kommt ohne Hopfen aus. Was meinst du mit klassisches Ale? Also ein ganz normales frisches, Ein frisches Bier. Einfach so, wie es ursprünglich entstanden ist. Man sagt ja, ein Bier ist entstanden aus vergorenem Brotteig, wo es dann reingeregnet haben soll oder so. So sagt ja die Geschichte, dass man so ungefähr Bier entdeckt haben könnte. Und wenn das frisch ist, brauchst du keinen Hopfen. Denn Hopfen brauchst du für die Bitterkeit und für den Geschmack, ja, heutzutage. Aber der ist nicht notwendig. Du kannst Hefe mit Zucker und Wasser und Malz auch so ansetzen, um ein Bier herzustellen. Naja, du wolltest sowieso etwas ursprünglich. Ja, heutzutage brauchst du auch keinen Hopfen mehr. Heutzutage kannst du die Hefe so genmanipulieren, dass sie den Hopfengeschmack selber bringt. Oh, das klingt doch nach einem Drag. Ein Hildendrag. Aber es ist dunkel. Ich habe es nicht so richtig. Das muss golden sein. Angeschaut. Es ist. Steht golden drauf. Dark Strong Belgian Beer with Refermentation Ale. 10,5% Alkohol. 10,5 Volt. Hm. Für ein Liter Bier, um den Hopfen für ein Liter Bier herzustellen, brauchst du 50 Liter Wasser. Okay, ich würde eher an Rindfleisch oder so verzichten als an das Bier. Also ich habe den Eindruck, dass wir wirklich nicht, also nur das Delirium Tremens. Das war für mich so ein typisches belgisches Ale. Sonst war es immer so eher dunkel oder halbdunkel oder ein bisschen anders. Das erste war halt auch noch so typisch belgisch. Das war auch so, aber ich meine so diese, also wenn man belgisches Ale sagt, stelle ich mir Delirium Tremens vor oder der Geschmack von Delirium Tremens. Nee, wie gesagt, so Hugardenkrieg, so das ist für mich belgisches Bier. Ich sage belgisches Ale, nicht so, belgisches Ale, Bier. Ale. Ja, Hugarden, das ist auch diese Witbier oder Bier Blanche oder so. Saison hatten wir nicht, aber es gibt eher selten in der Flasche Saison. Das ist auch belgisches, das mag ich auch sehr viel. Und naja, Witbier oder Bier Blanche, diese belgische Variante von Weizenbier, das ist auch so typisch, das mag ich auch, aber das hatten wir auch heute nicht. Also, das letzte Bier. Das letzte Bier. Santé. Das riecht aber malzig. Mhm. Also, liebe Zuhörer, Ja? Oh, das ist ja lecker. Das ist gut. Das konnte mich auch erinnern. Ich hatte es schon mal in eine ehemalige Verkostung, diesen Guldendrag. Da gab es auch die schwarze Variante, oder wenigstens was die Etikette betrifft. Das ist ja fast wie so ein. Guinness, aber ein lecker. Du magst kein Guinness. Nee. Ja, mit Guinness kann man sich trotzdem gut besaufen. Wenn man zu viel Guinness trinkt, dann kriegt man die sogenannten Guinness-Giggles. Ja. Also obwohl es relativ schwach ist, ich denke, es ist so 4% an Alkohol. Ja, trink mal genug davon. Und schöner irischer Abend. Und was hast du oder was haben wir vor für die nächste Folgen? Du hast gesagt, dass wir vielleicht immer so eine bestimmte Brauerei decken sollen, können. War nur ein Vorschlag. Ich meine, du hast bisher immer Länder angeschleppt. Belgien und Deutschland. Und jetzt haben wir noch ganz viele tschechische einzelne Brauereien, die ganz viel Auswahl haben. Dann habe ich gedacht, vielleicht könnte man ja so mal Brauereien vorstellen. Und wahrscheinlich kriegt man auch das ein oder andere Bier in Deutschland. Also machen nicht, dann wir machen wir gerne Kontakt. Machen wir irgendeinen 24-Stunden-Podcast mit die 36 Bier von Raven zum Beispiel? Also um 36 Bier zu schaffen. In der Raven-Kneipe? Also ich weiß nicht, ob die da vor Ort in der Brauerei wirklich alle haben. Ich denke, es war wirklich so eine Sonder Veranstaltung, aber es tut mir wirklich leid, dass ich doch nicht teilgenommen habe, da niemand wollte mitmachen. Ich konnte leider nicht. Es ist kein Vorwurf, einfach, dass ich habe ein paar Leute nachgefragt und dachte, okay, ich gehe da alleine. Dann habe ich doch gesagt, okay, ich mache Country und ja, 24 Stunden Podcast mit 36 Biersorten. Man kann es ja auch aufteilen. Man kann ja Kapitelmarken setzen. Oder wir machen 24 Stunden Podcast. Und wenn Leute sich dann die 500 Megabyte herunterladen oder 2,4 Gigabyte, was das auch immer sein mag, dann können die halt mitsaufen oder zum Einschlafen hören. Immer so in 20 Minuten Kapiteln. Ich möchte mal wissen, wo wir bei 24 Stunden Podcast enden. Wahrscheinlich super dystopisch und alles ist scheiße. Also ich denke hauptsächlich die 36 Bier, da wäre es einfach immer so 6 Stunden Schlaf. Und dann wachen wir vielleicht wieder auf und podcasten weiter. In diesem Sinne, Maschle Danau. Aber es war wirklich nett wieder. Ja, ne? Also ich weiß nicht, es ist mir bewusst, dass vielleicht mein Herz nicht so viel drin in diesem Podcasten-Ding ist wie dein. Aber es war wirklich angenehm, wieder nach 2 Monaten oder so mit dir zu podcasten. Děkujeme za pozornost. 4. pivní filozofie se loučí a nashledanou 5. filozofie. Bedankt für das Leisteren und tot ziens. Und auf Deutsch, vielen Dank. Fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Ciao.